Damen und Herren und Künstler, Participants und Freunde und Feinde des Transmediale 08 Inspire. Es freut mich sehr, Ihnen heute Abend hier willkommen zu heißen. Es ist einerseits so ein Abschluss. Es ist der Abschluss unserer Bilderberg-Salons. Ihr seid die letzte Salonistin dieses Festivals. Und gleichzeitig ist es ein Beginn. Es ist ein Beginn der Arbeit 2.0-Projektes. Und das ist eine große Ehre, dass wir dieses Projekt hier in diesem quasi geheime Ort anfangen können. Von hier aus kann das schon weiter in das Welt hineinbrodeln. Und dazu möchte ich auch diese große Runde von Gästen auch willkommen heißen zur Transmediale. Und Inke Arns, ich sage Hallo zu dir auch und würde dich bitten, uns zu erzählen, was ihr da vorhabt hier mit Arbeit 2.0. Oder, okay, Wolke Grasbach, dann, du bist dran. Ich meine, wir machen hier so Equal Opportunity Veranstaltungen. Aber Wolke, bitteschön und vielen Dank. Und ich wünsche euch eine super abschließende Runde hier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Steven, für die Einladung, für die Gelegenheit hier heute Abend zu diesem späten Zeitpunkt innerhalb der Transmediale mit diesem schwierigen Thema in der Tat zu beginnen. Willkommen auch nochmal von unserer Seite aus. Es freut uns sehr, dass dieses Thema tatsächlich ein so breites Interesse findet. Wir werden kurz etwas über das Projekt erzählen, dessen Name hier bereits projiziert ist, etwas in den Kontext einführen. Wir befinden uns in einer turbulenten Umbruchphase. Schaut man sich beispielsweise den Musiksektor in Berlin an, stellt man fest, dass die Beschäftigungszahlen in der Tat steigen, also entgegen den Behauptungen der Musikindustrie, dass da alles immer schlimmer wird und Leute entlassen werden müssen. Für Berlin ist die Situation nicht so. Schaut man aber genauer hin, sieht man, dass von 2000 bis 2006 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 23% gesunken ist. Gleichzeitig ist im gleichen Zeitraum die Zahl der geringfügig Beschäftigten um 184% gestiegen. Die Tendenz geht also eindeutig hin zu schlecht bezahlten, unsicheren, prekären Beschäftigungsverhältnissen. Öffentliche Kulturförderung geht immer mehr zurück. Dafür zieht die Förderung von Kulturwirtschaft oder auch Kreativwirtschaft an. Wobei niemand genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Die Enquetekommission Kultur des Bundestages, die im Dezember ihren Abschlussbericht vorgelegt hat, ist der Ansicht, dass der Begriff Kulturwirtschaft die Wirtschaftszweige Musik- und Theaterwirtschaft, Verlagswesen, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Architektur- und Designwirtschaft erfasse. Kreativwirtschaft dagegen meine Werbung und die Software- und Games-Industrie. Warum auch immer. Urheberrechtsgesetzgebung soll dem Geist und der Idee nach einen Ausgleich schaffen zwischen den Interessen der Urheber und denen der Allgemeinheit. Ob das gelungen ist jetzt zum Beispiel beim zweiten Korb, der am 1. Januar in Kraft getreten ist, muss man in jedem einzelnen Fall diskutieren. Kulturminister Neumann hält das offenbar nicht für notwendig. Der hat nämlich die auf der Meetup in Cannes, die diese Woche zu Ende gegangen ist, versammelte Industrie aufgefordert, beim dritten Korb der Urheberrechtsnovelle, es geht also gleich weiter, ihre Wünsche durchzusetzen. Und es wäre zu hoffen, dass er auch die Allgemeinheit irgendwann mal auffordert, dasselbe zu tun, ihre Interessen im Urheberrecht durchzusetzen. Niemand weiß so genau, was mit Kreativ- und Kulturwirtschaft gemeint ist, aber so viel ist klar, es geht um Urheberrecht. Wirklich? Hat man schon mal von einer Band gehört, die ins Studio geht, um Urheberrechte zu produzieren? In aller Regel wollen die doch Musik machen. Diesen Fragekomplex von kreativer Arbeit, ihrer rechtlichen Regelung und ihrer digitaltechnologischen Voraussetzungen untersuchen wir in unserem neuen Projekt Arbeit 2.0. Wir, das sind der Hardware Medienkunstverein Dortmund und iRights Info hier in Berlin. Wir werden den Hintergrund dieser turbulenten Entwicklungen unter anderem in Form von Branchenporträts untersuchen, aber auch, wie iRights das bislang getan hat, praxisnahe Informationen anbieten und zur Diskussion einladen. Die künstlerische Untersuchung hat ihren Schwerpunkt in der Ausstellung in Dortmund und dazu wird uns Inke Ahrens jetzt etwas erzählen. Ja, vielen Dank, Volker. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich wollte noch mal kurz zu den Formaten dieses Projektes was sagen. Heute findet das Projekt zum ersten Mal öffentlich statt. Das ist sozusagen der Beginn von Arbeit 2.0 in Form dieses Panels. Und das Projekt Arbeit 2.0 besteht einerseits aus der Arbeit der iRights-Redaktion, die so eine Art Online-Journal, das, was sie bislang ja auch sehr erfolgreich gemacht haben, fortführen wird zu dem Thema Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt. Und andererseits wird es in Dortmund Mitte Juli bis Mitte Oktober eine große Ausstellung geben unter dem Titel Public Library 2.0. Einigen hier im Raum wird der Titel vielleicht bekannt vorkommen. Ich hatte zusammen mit Florian Kramer 2004 im Rahmen der Wizards of Oz 3 so eine Art Skizze im Rahmen der Konferenz gemacht, wo wir auch einige künstlerische Arbeiten zu diesem Thema gezeigt hatten. Das waren ja 3 Tage in Berlin. Und ich habe mir eigentlich, seitdem ich in Dortmund bei Hardware angefangen habe, also 2005, immer gewünscht, dieses Projekt, was wirklich eine kleine Skizze war, in einer großen Ausstellung umzusetzen. Und gerade bei so einem Thema, was ein sehr streitbares Thema auch ist, gerade wenn man sich die künstlerischen Arbeiten anschaut, macht es natürlich Sinn, eine große, sehr sichtbare Ausstellung zu formulieren oder zu produzieren. Ja, vielleicht als Beispiel, wirklich als kurze Beispiele, ich habe jetzt keine Bilder mitgebracht, um zu vermitteln, um was es in diesen Arbeiten gehen kann oder gehen wird in der Ausstellung. Es gibt die Stichworte Sampling, Plagiarismus, Anti-Copyright, Found Footage, Appropriation Art und so weiter und so fort. Es wird in der Ausstellung um die zunehmende Warenförmigkeit von Kultur gehen. Und interessant an dem Standort in Dortmund, also konkret in der Phoenixhalle, ist ein altes Stahlwerk, steht ja fast symbolhaft für das Industriezeitalter, in dem wir uns ja nicht mehr befinden. Das Industriezeitalter ist weitergezogen, in Orte wie nach China zum Beispiel. Und wir befinden uns im Prinzip im Moment am Übergang vom Industriezeitalter in das sogenannte Informationszeitalter mit seiner Wissensgesellschaft. Und da werden natürlich Urheberrechte, gerade weil halt nicht nur materielle Produkte produziert werden oder Werte produziert werden, sondern zunehmend immaterielle Produkte produziert werden, werden natürlich Urheberrechte ganz, ganz wichtig. Und in dieser Ausstellung werden sich die Künstlerinnen und Künstler mit sehr unterschiedlichen Fragen zu diesem Thema beschäftigen. Ich nenne nur ein paar, die in den letzten Jahren in dem Bereich gearbeitet haben. Cornelia Solfrank, natürlich ganz wichtig, der Netzkunstgenerator, den sie 97 programmiert hat, bei dem dann auf Knopfdruck unter Eingabe eines Stichwortes ein neues Kunstwerk produziert wird. Man stelle sich vor, was passiert, wenn jemand Andy Warhol Flowers eingibt. Dann produziert dieser Netzkunstgenerator natürlich basierend auf dem Material, was er im Netz findet, eine künstlerische Arbeit, die Cornelia Solfrank signiert. Also eine Form von maschineller Appropriation Art. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie das die Künstlerin auch gemacht hat. Wer ist der Urheber dieser Arbeit? Ist es die Software, ist es der Programmierer, ist es der Originalurheber, nämlich Andy Warhol? Ist der denn selber Originalurheber? Das ist er nicht bei den Flowers. Ist es der Nutzer, auf dessen Eingabe überhaupt das Projekt entsteht, generiert wird und so weiter. Es gab dann interessante Auseinandersetzungen. Annette Schindler ist ja künstlerische Leiterin des Plug-in und Cornelia Solfen wollte diese Arbeit im Plug-in zeigen. Das ist damals nicht möglich gewesen, aufgrund einer Angst sozusagen von der Andy Warhol Foundation verklagt zu werden. Und daraufhin hat Conny Solfrank eine neue Arbeit produziert, Legal Perspective, die aus 4 Monitoren mit 4 Interviews besteht, wo 4 Rechtsanwälte zu dieser Arbeit Stellung nehmen und die halt dann befragt werden, wie ist das einzuordnen, und geben natürlich dann auch 4 unterschiedliche Antworten. Also insofern, die Cornelia Solfrank ist eine Künstlerin, die sich wirklich sehr intensiv mit diesem ganzen Bereich beschäftigt hat. Wer mir natürlich auch noch einfällt, Sebastian Lüdgert, ist auch schon mit einer Arbeit auf der Transmediale ausgezeichnet worden, ich glaube es war 2004, The Conceptual Crisis of Private Property as a Crisis in Practice. Das basiert auf einer früheren Arbeit, die er gemacht hat, Walser PHP, also wo er sich wirklich mit Umgehung von, also dieses Walser PHP ist eine Arbeit, die aus einem 10.000-zeiligen Programmcode besteht, der nur maschinenlesbar ist, das heißt, der besteht aus für das menschliche Auge relativ sinnlosen Zahlenreihen und Buchstabenreihen. Dieser Programmcode kann aber ausgeführt werden, und wenn dieser Programmcode ausgeführt wird, beziehungsweise der Quelltext ausgeführt wird von einem Programm, wird Walsers Tod eines Kritikers generiert, was natürlich ein Werk ist, was urheberrechtlich geschützt ist. Nicht legal verbreitet werden darf, also im Netz verbreitet werden darf. Was mir natürlich auch noch einfällt, eine Arbeit, die gerade hier einen Preis bekommen hat, übermorgen, Amazon Noir, die sich ja der Search Inside the Book Funktion von Amazon bedient haben, um mittels eines Software Patches aus diesen Bruchstücken von zusammengefundenen PDFs die ganzen Bücher zusammenzusetzen. Das heißt, mittels dieser Funktion Search Inside the Book die kompletten Bücher aus dem Netz gezogen haben. Was mir weiterhin noch einfällt, sind natürlich Arbeiten aus dem Bereich der Musik, also Stichwort Sampling. Da sind natürlich viele Beispiele auch bekannt. Ich nenne nur Danger Mouse mit dem Grey Album und andere. Negative Land als eine sehr wichtige Position, vor allen Dingen aus den 80er Jahren. Und ja, vielleicht so viel, um so eine Art großen Bogen zu dieser Ausstellung zu schlagen, die ich zusammen mit Francis Hunger kuratiere, die ab Mitte Juli dann stattfinden wird. Gut, aber wir kommen zurück zu dem Panel, wo wir uns heute alle zusammengefunden haben. Und zwar zu der Frage, produzieren kreative Texte, Musik, Filme, Kunstwerke oder produzieren sie Urheber- oder Verwertungsrechte? Das ist die Frage, die Volker eben gestellt hat. Geht eine Band ins Studio, um Urheberrechte zu produzieren oder um Musik zu machen? Die Antwort ist beides. Wie die beiden Erscheinungsformen ineinandergreifen und was beim Verkauf von Nutzungsrechten vertraglich zu regeln ist, möchten wir heute mit den Panel-Teilnehmern diskutieren. Das ist einerseits, ich hatte sie schon kurz vorgestellt, Annette Schindler, die Leiterin vom Plug-in in Basel und Teammitglied des Shift Festivals in Basel. Dann haben wir Markus Lindemann, Geschäftsführer vom Autorenwerk hier in Berlin. Rechts von mir Till Jäger, Urheberrechtsjurist in der Kanzlei JBB, auch in Berlin. Und rechts außen von Ihnen Matthias Spielkamp, Redakteur bei iRights Info in Berlin. Und ich würde gerne die erste Vorstellungsrunde mit der Frage eröffnen an die einzelnen Panel-Teilnehmer. Welchen Stellenwert haben eigentlich Verträge in eurer täglichen Arbeit? Also wir haben im Fall von Annette, Markus und Matthias sicherlich Es ist so, dass eure primäre Beschäftigung natürlich im Schreiben von Texten, Produzieren von Filmen und Präsentieren von Medienkunst besteht. Sicherlich sind Verträge nicht euer Hauptbrot, ganz im Gegenteil zu Till. Mich würde einfach interessieren, was ihr für Erfahrungen oder was ihr für Episoden mit Verträgen berichten könnt. Ja, bei mir ist das, ich fange jetzt einfach mal an, weil wir uns da vorher darauf geeinigt hatten, nicht, dass alle denken, ich sei wahnsinnig uncharmant. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema Urheberrecht zu beschäftigen, weil ich selber mit Verträgen konfrontiert worden bin als Journalist. Also, dass ich heute Redakteur bei iRightsInfo bin, das haben wir dem Süddeutschen Verlag und dem Berliner Verlag zu verdanken, die mir irgendwann neue allgemeine Geschäftsbedingungen zugeschickt haben, in denen drin stand, sehr geehrter Herr Spielkamp, wir bedanken uns für die langjährige Zusammenarbeit, ist alles sehr erfolgreich und wir möchten ja auch, dass das so weitergeht und deswegen treten Sie jetzt bitte sämtliche Verwertungsrechte an Ihren Texten vollständig ab und wir geben Ihnen keinen Cent mehr Geld dafür. Und da habe ich dann erst etwas verständnislos drauf geguckt, dann verärgert und dann habe ich angefangen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, was geht hier eigentlich vor, ist das rechtens, ist das normal und das ist jetzt alles schon eine Weile her, also das hat so ungefähr 2001 hat das bei mir angefangen, bei anderen Journalisten hat das vielleicht auch schon früher angefangen, aber das ist schon so die Zeit, in der die Verlage eben diese neuen Verträge bzw. Geschäftsbedingungen versendet haben und die Journalisten angefangen haben, sich damit eben zu beschäftigen. Je nachdem, wie erfolgreich man ist, hat man das vielleicht auch vorher schon getan. Buchautoren, die haben ja von ihren Verlagen immer Verträge vorgelegt bekommen, aber im Journalismus, sagen wir mal im aktuellen Tageszeitungsjournalismus, war das eher unüblich. Da gab es im Grunde genommen noch nicht mal AGB, also Geschäftsbedingungen, die vom Verlag zur Kenntnis gegeben wurden, sondern das war im Grunde genommen durchs Urheberrecht geregelt, was da galt. Und ja, und das hat sich geändert und ein wichtiger Grund ist natürlich das Internet und dass es da neue Verwertungsformen gibt und dass die Verlage die eben auch gerne nutzen möchten und ärgerlicherweise eben die Autoren daran aber nicht teilhaben lassen möchten, also die eigentlichen Urheber. Und das war für mich der Beginn, mich damit zu beschäftigen und eben festzustellen, dass viele andere in derselben Situation waren, aber eben auch häufig nicht wirklich eine Antwort hatten auf das, was ihnen da vorgelegt wurde. Nur als ein kleines Beispiel dazu, damals ist dann eine Mailingliste erschaffen worden und beim Berliner Verlag hat sich tatsächlich auch der Betriebsrat drum gekümmert, der es ja in gewisser Weise nicht müsste, weil der für die Angestellten da ist und dieses Problem die Freiberufler betroffen hat, aber die haben versucht, da zu organisieren. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Bei den ersten Treffen waren bis zu 30 Leute, was viel war. Man muss ja da wissen, dass der Betriebsrat zum Beispiel überhaupt nicht weiß, wer als freier Mitarbeiter für den Berliner Verlag arbeitet. Das muss man sich ja alles irgendwie mühsam erarbeiten, indem man Leute fragt, die wiederum Leute fragen. Denn die Personalabteilung wird natürlich nicht verraten, wer auf der Liste der Honorarempfänger steht. Und dann habe ich damals eine andere Journalistin getroffen, mit der ich mich darüber unterhalten habe. Und die hat dann gesagt, ach so, ja, diese neuen Geschäftsbedingungen, ja, die habe ich gleich unterschrieben, weil ich mir dachte, die sind ja mit Sicherheit mit dem Betriebsrat abgestimmt, weil die sonst ja sowas überhaupt nicht verschicken würden vom Verlag. Und da habe ich festgestellt, dass da ein weiter Weg vor uns liegt, also vor denjenigen, die vielleicht daran was ändern möchten und darum kämpfen, dass bestimmte Rechte nicht einfach missachtet werden. Dass da eben ein weiter Weg vor denjenigen liegt, die selber auch ein bisschen Aufmerksamkeit dafür schaffen. Ja, und dabei belasse ich es erstmal. Wir haben ja noch eine zweite Runde, in der es mehr um Details geht. Ja gut, das Mikrofon funktioniert nicht. Dann nehmen wir die. Nicht das von Matthias. Ja, ich bin ja hier, bin auch gelernter Journalist wie Matthias, bin hier aber als Produzent. Wir produzieren Fernsehfilme und vor allem Magazinbeiträge für hauptsächlich öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Und das heißt, zum einen schließen wir natürlich selbst mit einer ganzen Reihe von Urhebern ständig Verträge, manchmal auch per Handschlag oder per Zuruf und glauben uns verständigt zu haben, was dann Inhalt des Vertrages ist. Das Spannendste vielleicht, was ich jetzt in der ersten Runde erzählen kann, ist, dass auch umgekehrt unsere Sender mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten in der Regel per Handschlag passieren. beziehungsweise per E-Mail, Telefonat, also auf Zuruf. Also auch morgen läuft wieder ein Film im Fernsehen, den wir produziert haben, der, weiß nicht, 15.000 Euro kostet oder sowas. Und der Vertrag dazu, also dieses Papierwerk, wird dann irgendwie im Mitte Februar bei uns eintreffen. Also insofern ist der Vertrag nicht so wichtig und wir arbeiten hauptsächlich für zwei Sender und bekommen da eigentlich auch immer den gleichen Vertrag. Das heißt, wir gucken den eigentlich nur noch an, ist das der gleiche Vertrag, und dann unterschreiben wir ihn, und mehr interessiert uns im Moment dann auch erstmal gar nicht. Ja, ja, ich bin seit 1992 in dem Gebiet der Kunst, der zeitgenössischen Kunst tätig, und zwar leite und kuratiere ich Non-Profit-Kunstinstitutionen. Wie gesagt, heute, seit 2000, leite ich die Medienkunstinstitution Plugin, und seit 2007 bin ich Mitglied des Festival-Teams. In den, eigentlich dem größten Teil der Zeit, in der ich mit Kunst und dem Kuratieren und dem Leiten von Institutionen zu tun habe, spielten Verträge überhaupt keine Rolle. Also bis vor 7 Jahren hatte ich noch nicht mal einen Arbeitsvertrag in den Stellen, die ich vorher hatte. Geschweige denn hat man sonst irgendwie Verträge abgeschlossen. Ich denke, ähnlich wie bei Matthias war das meiste, was wir machten, sowieso über das Urheberrecht geregelt. Das bekamen wir dann manchmal auch mit, wenn zum Beispiel in der Institution, die ich von 1992 bis 1997 geleitet habe, das Kunsthaus Glarus, wenn wir aus Sammlungsbeständen, die dem Kunsthaus Glarus gehören, Abbildungen, also Postkarten machten von einem der Bilder oder mehreren der Bilder. Und die Proliteris, das ist die VG Bildkunst bei euch, bei uns vorbeikommen und uns zur Kasse warten. Das waren dann solche Erfahrungen, oder dass also die Tätigkeit ja schon geregelt ist über das Urheberrecht und das uns nicht gestattet, aus unseren eigenen Sammlungsbeständen Postkarten zu machen, auch wenn es weit davon entfernt war natürlich, dass wir da irgendwelche Einkommen damit hätten generieren können. Wir haben die Postkarten dann zerstört, auch ein bisschen in einer Protestaktion. Das gibt's, in der Schweiz gibt es eher viel Konflikte zwischen diesen Verwertern, Verwertungsgesellschaften und den Institutionen, obwohl die Verwertungsgesellschaften logischerweise einen gesetzlichen Auftrag erfüllen, den wir theoretisch ja auch zugestimmt haben. Eine andere Erfahrung, die ich ein bisschen später dann gemacht habe, das war 2003, mit einer Arbeit von Christine Lucas, die ein Projekt angefangen hat in Fact Liverpool, das wir in Basel im Plugin fortsetzen wollten. Christine Lucas ist eine amerikanische Künstlerin, sie hatte dort angefangen, ein Projekt initiiert, in dem Mädchenbands für sie Songs über ihre Vorstellung der Zukunft schrieben, und sie hat dazu Videos produziert. Die ersten Produktionsschritte wurden, wie gesagt, in Liverpool gemacht, wo dann auch ganz harte Verträge mit ihr abgeschlossen wurden. Christine Lucas als Künstlerin war nicht in der Lage, da Rechtsanwälte dahinter zu setzen, die sich dafür eingesetzt hätten, dass auch ihre Interessen da in den Verträgen berücksichtigt wurden. Das ist auch eine Realität von Kunstinstitutionen, von manchen Kunstinstitutionen, dass sie halt Backers haben, die ihnen das erlauben und ihr gegenüber das meistens nicht mit dem gleich langen Spieß kämpfen kann. Wir wollten dann eben dieses Projekt einerseits fortführen und andererseits die Videos, die sie damals in Liverpool gemacht hat, auch nach ihrem Wunsch in der Ausstellung zeigen, und erhielten Leihverträge, wo wir sozusagen aufgefordert wurden zu unterzeichnen, dass also da professionelle Transportkisten hergestellt würden, die Klimakontrolle, Temperaturen, Feuchtigkeitsschwankungen ausschließen würden, wie für ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert. Also solchen Unsinn passiert dann halt einfach, wenn die Rechtsanwälte irgendwo im Hintergrund der Institution irgendwelche Verträge aus der Schublade ziehen und niemand die dann überprüft sozusagen. War ein ziemlich langes Hin und Her, bis wir uns auf einen nicht mehr 5, sondern vielleicht 1,5-seitigen Vertrag geeinigt hatten. Aber so kam ich punktuell immer wieder in Berührung mit ganz unterschiedlichartigen Verträgen. Habe ich dann 2005 im Rahmen eines Weiterbildungsurlaubs an der New York Law School selbst mit dem Entwurf eines Vertrags für den Verkauf eines Medienkunstwerks an ein Museum beschäftigt. Und dazu kommen wir, glaube ich, dann auch später zu sprechen. Till, du bist der Vertragsprofi. Wie sieht das aus deiner Praxis aus? Wer kommt zu dir und was für Formen von Konflikten werden vertraglich geregelt? Ja, vielleicht auch noch kurz zu meiner Person. Ich bin hier Rechtsanwalt in Berlin mit dem Schwerpunkt Urheberrecht. Habe begonnen auch in den, sagen wir mal, eher schönen Künsten und habe über Interpretenrechte promoviert und bin dann zu dem Thema freie Lizenzen gekommen. Das kennen einige als freie oder Open Source Software. Inzwischen für alle Werkarten gibt es interessante Dinge, sogenannte Open Content, die Creative Commons Lizenzen und ähnliche. Bin dabei Mitbegründer des IFROS, des Instituts für Rechtsfragen der freien und Open Source Software, die sich, sagen wir mal, um die rechtliche Aufarbeitung dieser neuen Lizenztypen kümmert, wo wir schon Musterlizenzen haben, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Konstellationen funktionieren sollen, auch international. In meiner täglichen Arbeit sind wir in unserer Kanzlei hauptsächlich in den Bereichen Online-Wirtschaft und IT zugange, also sehr viel Software-Urheberrecht. Aber auch die Nutzung von Werken im Internet, aller Typen von Werken. Und tja, da liegt nun mal auch der Schwerpunkt der anwaltlichen Arbeit, nämlich Verträge zu gestalten und zu beraten in diesem Bereich. Das trifft eigentlich die ganze Bandbreite vom Einzelvertrag, wo über ein konkretes Werk ausverhandelt wird, wobei wir sowohl Urheber als auch Verwerter vertreten, bis zu Musterverträgen, zum Beispiel für Plattformen wie Photocase, die ermöglichen soll, Urhebern musterartig ihre Werke zu verwerten außerhalb der üblichen Verwertungsform über klassische Verwerter. Ja, und ich bin heute sozusagen da, um all die übrig gebliebenen rechtlichen Fragen hier zu beantworten. Sehr schön. Ja, wir haben einen ersten Eindruck bekommen, also es geht um Vertrauen. Ganz offensichtlich war das bislang üblich, dass man auf Handschlag ein gewisses Einverständnis erzielt hat, aber wir beobachten eine Verrechtlichung, eine Ververtraglichung dieser Verhältnisse. Matthias hatte die Digitalisierung als einen ganz wichtigen Faktor dabei benannt. Möglicherweise ist es auch eine Amerikanisierung. Die Vereinigten Staaten sind ja sehr viel stärker von Rechtsanwälten geprägt. Wir gehen jetzt in eine nächste Runde mit der Frage, was für Konflikte geregelt werden, vertraglich, wo ist das Vertrauen gebrochen worden und dann entstehen Konflikte, aus denen heraus man sagt, beim nächsten Mal nicht mehr, das müssen wir vorab fixieren, damit das nicht wieder passiert. Und ja, wir beginnen wieder mit Matthias, bitte. Zur Sicherheit wieder dieses Mikrofon. Ich habe schon erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich damit beschäftigt habe und ich habe dann eben sehr schnell rausbekommen, dass das natürlich keine Einzelfrage ist, die nur mich betrifft, sondern sehr viele freie Journalisten. Das gilt auch für Radiojournalisten und Fernsehjournalisten, aber ich hatte nun mal zu dem Zeitpunkt mehr mit dem Printjournalismus zu tun und ich habe, nur um das zu illustrieren, was dann passiert in so einer Situation, habe ich Beispiele mitgebracht, die kann ich nicht so ausführlich vorstellen, wie sie eben von den Verlagen selber gemacht sind, weil so ein Vertrag eben auch, also solche Geschäftsbedingungen durchaus auch zwei eng bedruckte Seiten haben können. Aber ich möchte jetzt nur mal kurz ein Beispiel hier, also ausschnittshaft vorlesen. Da ist es die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die da schreibt, übrigens sehr spät, also viel später als viele andere, aber die haben ja auch viel später gemerkt als die meisten anderen, dass es das Internet gibt, dass ich also jetzt hier unterzeichne, dass dem dass ich dem Verlag folgende Rechte einräume: das Printrecht, das heißt das Recht zur Nutzung, Verbreitung und Verwertung ihrer Texte oder einzelner Teile davon in Zeitungen, Zeitschriften, Hörbüchern und sonstigen Druckwerken aller Art. Also da geht es schon mal los, da sind jetzt auf einmal Hörbücher drin. Ich meine, dass das Printrecht für Zeitungen und Zeitschriften galt, das konnte man sich vorher schon denken, aber dass dann einfach Hörbücher damit auch dann beinhaltet sein sollen, das ist dann relativ neu. Dann aber eben auch das Datenbank- und Archivierungsrecht, also die einzelnen Teile digitalisiert vorzuhalten. Das gab es ja zu einem Zeitpunkt, als es das Internet noch nicht gab, nur vereinzelt, da gab es CD-ROMs oder so mit einem Archiv, mit einem Jahresarchiv und dergleichen. Dann das Multimedia-Recht, und da wird es dann richtig ausführlich, da steht dann alles Mögliche drin. Also einzelne Teile, also die Texte oder einzelne Teile davon Dritten im Hörfunk, im Fernsehen, PC, PDA, per Funk und Satellit, mittels Kabel, sonstige Datenträger, gesammelter Abruf, insbesondere BTX. Das ist auch, also BTX ist schön, aber ist ja auch die FAZ. Die haben ja letztens einen Relaunch gehabt. Ne? So, Videotext, Online-Dienste, Internet, Intranet, Extranet, Abo-Dienste, E-Paper, Push-Dienste, Pull-Dienste, Handy-Dienste, UMTS, GPS, SMS, MMS. Also die hatten wahrscheinlich da irgendwen sitzen, also die haben so ein Brainstorming gemacht, so stelle ich mir das vor. Ne? Die saßen in der Redaktion und haben sich überlegt, was fallen euch für Begriffe ein. Vielleicht haben sie auch ein bisschen gegoogelt, ne? Und weil alle, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute da alle Begriffe kennen, die sie hier reingeschrieben haben. Ne? Und DVD in allen Standards, einschließlich Blu-ray, HDDV, CD-ROM, CDI, Minidisc, CD-Version, Kassetten, Disketten, Festplatten und Arbeitsspeichern. Ne? Arbeitsspeichern ist besonders gut, es ist, soweit ich weiß, gesetzlich geregelt, wie mit Arbeitsspeichern umgegangen wird. Ne? Also so mit den flüchtigen Speichern. Dann das Bearbeitungsrecht, ne? Das wird also auch abgetreten. Das Recht zur Übersetzung ihrer Texte oder einzelner Teile davon, fühlte ich mich natürlich sehr geschmeichelt. Also, dass ein Text von mir übersetzt werden sollte, passiert ja sonst nur Literaten. Ne? Dann insbesondere Kürzungen für Abstracts, und dann wird es richtig spannend, das Werberecht. Das heißt, das Recht, ihre Texte oder einzelne Teile davon in den vorstehenden Nutzungsformen zu Werbezwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Da habe ich gedacht, Moment, ich bin doch Journalist und ich habe doch eigentlich immer gesagt, dass ich gar keine PR machen möchte. Und da gibt es dann noch so eine kleine Diskussion im Hintergrund, dass es so einen Journalistenverband gibt oder eine Vereinigung, die gesagt hat, Journalisten machen keine PR. Da ist dann eine riesen Auseinandersetzung drüber entstanden. Wenn ich für die FAZ das hier unterschrieben hätte, dann müsste ich aus diesem Verein austreten, weil ich ja unterschrieben hätte, dass meine Texte auch zu PR-Zwecken verwendet werden dürfen. Ne? Also vom wie soll man sagen, also Profession, also von der Ethik meines Berufs ist es auch noch problematisch. Das Vermiet- und Verleihrecht trete ich natürlich auch noch ab. Und dann kommt was sehr Interessantes, da steht dann, freilich bedeutet Ihre Zustimmung zu dieser Regelung nicht, dass Sie sich umfassend Ihrer Rechte entledigen würden. Denn selbstverständlich verbleiben die Urheberpersönlichkeitsrechte, vor allem ihre Befugnis, solche Nutzungen, Entstellungen oder sonstige Beeinträchtigungen zu untersagen, die geeignet sind, ihre berechtigten geistigen und persönlichen Interessen an ihrem Werk zu gefährden, bei ihnen. So. Das ist auch kein Wunder, die kann man nämlich nicht abtreten. Also selbst wenn ich das unterschreiben würde, wäre das nichtig. Und dann ist das, was dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufgesetzt hat, denn ist es Ihnen weiterhin ungenommen, Ihre Manuskripte nach der Erstveröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bzw. Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung anderweitig anzubieten und veröffentlichen zu lassen. Oh, denke ich, das ist ja nett von denen. Die dafür nötigen Nutzungsrechte werden wir Ihnen gerne einräumen, soweit dies die Verwertung der vorstehend eingeräumten exklusiven Nutzungsrechte nicht unbillig behindert. So. Also selbst wenn man jetzt kein Jurist ist, kann man sich eine ungefähre Vorstellung davon machen, was in diesem Vertrag drinsteht, nämlich alles weg. Und wenn du noch irgendwas mit deinem eigenen Text machen möchtest, dann frag uns bitte und komm wahrscheinlich möglichst auf Erbsen, auf Knien angekrochen und unter Umständen geben wir dir die Erlaubnis. So, und da sind wir bei diesem, also ich will es ja nicht so ausführlich machen, aber da sind wir dann bei diesem Thema Vertrauen angelangt. Wenn man einmal so einen Brief bekommen hat, dann denkt man sich natürlich, Entschuldigung, aber mit wem arbeite ich da eigentlich zusammen? Oder mit wem denken die eigentlich, dass sie zusammenarbeiten? Also die sind dann in dem Fall die Verlage. Und da ist das Vertrauensverhältnis schon extrem gestört. Jetzt kann man sagen, die sind auch sehr schlecht beraten gewesen mit so einem Vertrag. Also das hätte man alles sehr viel simpler machen können und vor allen Dingen auch schon allein von der Formulierung her auf eine Art und Weise, die nicht so abschreckend und so abstoßend wirkt. Ich bin ja froh, wenn sowas verschickt wird, weil mehr Leute darauf aufmerksam werden, was eigentlich passiert. Und dann noch als eine Ergänzung, ich habe mich, also solche Sachen, da ist es immer ein bisschen schwierig, ich bin ja selber kein Jurist und das ist manchmal ein Vorteil in dieser Situation, also manchmal ist es auch ein großer Nachteil, weil man eben doch immer Juristen um Rat fragen muss, wenn es um die Details geht. Es ist aber sehr oft ein Vorteil, weil man, wenn man das selber vermitteln muss, natürlich erstmal auch gut daran tut, selber zu verstehen, was denn da eigentlich passiert und auch Dinge, die, also man einfach oft besser weiß, was andere Laien auch nicht verstehen, wenn sie mit solchen Sachen konfrontiert sind. Und ich habe mich natürlich dann eben schlau gemacht und es gab eine Situation, in der ich selber mal an GBI Genius geschrieben habe, das ist der größte Datenbankanbieter in Deutschland, der vor allen Dingen auch, also nicht vor allen Dingen, ich glaube nicht, dass die ihr größtes Geschäft mit Pressetexten machen, die machen das eher mit technischen Dokumentationen und so weiter, aber die machen inzwischen sehr großes Geschäft mit Pressetexten. Die übernehmen so eine Verwertung für andere Verlage. Das heißt, die bieten die eben online an und man kann dann diese Texte dort kaufen. Und ich habe keine Zustimmung dazu gegeben, das zu tun. Die machen es aber trotzdem. Man guckt dann danach und man findet eben seine Texte dort veröffentlicht. Und dann habe ich denen einen Brief geschrieben mit Hilfe eines befreundeten Rechtsanwalts, also Till Kreuzer, der auch bei iRights mit dabei ist. Normalerweise hätte mich das ja auch viel Geld gekostet, wenn ich da erstmal juristischen Rat einholen muss und habe denen das geschrieben und dann habe ich einen Brief bekommen, eine E-Mail bekommen vom Bonner Generalanzeiger. Sehr geehrter Herr Spielkamp, unser Kooperationspartner GBI hat uns Ihr Schreiben in Kenntnis gesetzt. Wir haben unsererseits GBI angewiesen, Ihre im Generalanzeiger veröffentlichten Beiträge umgehend zu löschen. So ist also nichts irgendwie von Vergütung oder so, dass da vielleicht schon mal was verkauft worden wäre und so weiter. Da wir einerseits davon ausgehen müssen, dass Sie auch künftig nicht mit der Weitergabe solcher Daten einverstanden sein werden, wir aber andererseits nicht in der Lage sind, entsprechende Einschränkungen durch freie Autoren vor Weitergabe unserer Daten nachzuhalten und zum Beispiel durch vorheriges händisches Löschen der Texte bzw. Fotos zu berücksichtigen, sehen wir uns leider gezwungen, in Zukunft auf Ihre Beiträge zu verzichten. Die Redaktion wurde entsprechend informiert. Mit freundlichen Grüßen, Generalanzeiger, Verlagsleitung. In Vollmacht heißt das, glaube ich, IV Hans-Dieter Weber. So, also da sieht man dann auch, mit welchen Bandagen da gekämpft wird. Das heißt, wenn man sagt, man hat so einen Vertrag nicht abgeschlossen, solche Nutzungsbedingungen nicht anerkannt, ja, dann ist man raus. Und dann kann man sehen, wie man klarkommt. Und dazu, wie man das unter Umständen ändern kann, gleich noch. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Art, wie hier mit ökonomischer Macht, mit Monopolmacht ja häufig genug im Medienbereich auch umgegangen wird. Es geht also bei diesen Verträgen einerseits um ökonomische Nutzungsverwertungsrechte, aber du hattest auch die Urheberpersönlichkeitsrechte angesprochen. Redaktionen behalten sich ja auch vor, Texte zu ändern. Also es geht einerseits um Werkintegrität, eigentlich sollten Werke in der Form erscheinen, wie ein Urheber sie verfasst hat. Dann geht es um Namensnennung, gut, noch die Möglichkeit, bei geänderter Auffassung ein Werk nachträglich zurückzurufen. Frage an Till, was für eine Gewichtung haben diese beiden Bereiche, um die es geht? Also einerseits die ökonomischen Verwertungsrechte, andererseits moralische Urheberpersönlichkeitsrechte in der Praxis, einerseits in den Verträgen, andererseits aber auch in den Streitfällen, die dann vor Gericht gehen. Ja, also grundsätzlich von wirtschaftlicher Bedeutung sind im Wesentlichen nur die Verwertungsrechte. Hängt natürlich immer von der Branche ab, aber das ist, da liegt letztlich der Hauptfokus drauf. Was wir hier gesehen haben, ist ein klassisches Beispiel, da würde ich vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen. Bei den Persönlichkeitsrechten ist es so, dass die zwar wirtschaftlich nicht so im Vordergrund stehen, häufig aber für die Kreativen eine ganz erhebliche Bedeutung haben. Das heißt, nicht mit dem Namen genannt zu werden oder das eigene Werk wird verhunzt. Das bringt Künstler auch dazu, mal zum Anwalt zu gehen. Sehr viele, also ich sehe das sehr häufig, wegen der üblichen Verwertung gehen sie nicht zum Anwalt. Da sagt man auch, das ist eine wirtschaftliche Seite. Schaut man, wie viel kriege ich da momentan rein, wird häufig eher auf die kurze Distanz gedacht. Aber sozusagen, wenn das künstlerische Herz getroffen ist, und das kommt schon häufiger vor, dann kommt es auch zu Streitigkeiten, sodass es sozusagen unproportional ist. Also deutlich mehr Streitigkeiten im Persönlichkeitsrechten, im Verhältnis zu dem, was man ihm eigentlich an wirtschaftlicher Bedeutung zukommt. Ich habe da zum Beispiel Wissenschaftsautoren, die nicht genannt sind oder wo nicht die letzte Werkfassung abgedruckt wurde im Buch, sondern eine ältere, wo sie nicht mehr dahinter stehen. Da geht es dann doch relativ schnell im Streit und tja, letztlich muss man nur hier an den Hauptbahnhof in Berlin denken. Auch das ist ja ein persönlichkeitsrechtlicher Streit. Zurück zum Thema Verträge. Das, was Matthias Spielkamp berichtet hat, ist klassisch. Ja, das ist klassisch. Und das Problem ist, dass hier drei Welten aufeinandertreffen, nämlich Juristen, Kreative und Betriebswirtschaftler. Und da kommen häufig so eine unheilige Melange raus. Die Formulierung, das haben natürlich die Juristen gemacht. Ja, das ist das, was der Autor manchmal nicht versteht oder jedenfalls nicht sehr sympathisch findet. Was dahinter steht, sind die Betriebswirtschaftler, die sagen, wir müssen die Sachen schlank halten, wir können hier nicht mit jedem Autor drüber diskutieren, wir müssen zusehen, dass wir erstmal alle Rechte kriegen, um in der Zukunft kein Problem machen. Und das schönste Beispiel sind nämlich diese Archivsachen, da hat man nämlich gesehen, ja, wir haben zwar die Rechte vernünftig eingekauft, für den Abdrucken unserer Zeitung und jetzt ist was Neues, was interessant ist, oh, da haben wir nicht die Rechte. Da hat man sich sozusagen entschieden zu dem Modell, nehmen wir erstmal mit rein und wenn sich jemand beschwert, schmeißen wir es raus. Alles andere ist wirtschaftlich nicht machbar. Ja? Und da ist natürlich so die Urangst da, wir haben irgendwelche Rechte nicht, die wir irgendwann mal brauchen, also versuchen wir erstmal alles zusammen zu klauben, was wir nur irgendwie gebrauchen können. Wir können ja immer noch nett sein, wenn er dann fragt. Dass das natürlich jetzt nicht gut kommuniziert wurde im Sinne von, wir müssen das aus wirtschaftlichen Gründen erstmal über einen Kamm scheren, liegt auf der Hand. Und es ist natürlich dann immer die Frage, wie diese Verträge gelebt werden. Wir haben aber, und das ist häufig das Problem, viele einfache Vorgänge können nicht einzeln verhandelt werden, das wäre zu teuer. Und da muss man sich Gedanken machen, wie geht man mit diesen Fällen um? Während es andere gibt, wo man wirklich im konkreten Fall auch dann zuschneiden kann. Und da sind dann letztlich ja auch die Lizenzjuristen gefragt, denn das Urheberrecht lässt so viele Möglichkeiten zu, so viele individuelle Zuschnitte, dass man eigentlich, wenn sich die Parteien inhaltlich einig sind oder überhaupt darüber nachdenken, man eigentlich jedes Ergebnis auch vertraglich abbilden kann, fast jedes. Gut, vielen Dank, Till. Wir machen weiter mit Markus Neumann. Ja, wir sind Gott sei Dank in einer bisschen anderen Situation als freier Journalist. Also ich war lange freier Printjournalist, habe auch für den Verlag, der Matthias dann noch rausgeschmissen hat. Meine Texte stehen dann noch online. Wir für die Fernsehproduktion fahren ein ganz anderes Modell, sowohl wir gegenüber unseren Mitarbeitern als auch die Sender gegenüber uns. Das hört auf den schönen Namen Total Buyout. Alle verkaufen alle Rechte. Die Liste ist dann noch ein bisschen länger als die von der FAZ. Wir verkaufen zum Beispiel auch Merchandising-Rechte an investigativen Stücken für Frontal. Ich warte die ganze Zeit schon drauf, dass man so Bilder mit versteckter Kamera auf Kaffeetassen auftauchen oder auf T-Shirts und das ZDF da richtig den Reibach mitmacht. Aber das Modell hat einen gewissen Charme und ich finde es auch gar nicht so anstößig, dass man alle Rechte verkauft unter einer Voraussetzung, nämlich dass man auch anständig und zwar sehr anständig dafür bezahlt wird. Das heißt, zum Beispiel uns gegenüber tritt das ZDF oder der MDR, die treten so auf und sagen, wir bezahlen euch doch sowieso alles und noch ein bisschen obendrauf und quasi wie Angestellte und deswegen wollen wir auch alle Rechte, weil ihr produziert die nur, weil wir euch darum gebeten haben und genauso wie wir es euch vorgeben und deswegen wollen wir jetzt auch alles haben. Das ist, finde ich, ein Modell, was okay ist, solange es gut bezahlt ist. Ich habe einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht, um zu zeigen, welche Probleme man hat, wenn man das nicht so macht, beziehungsweise wenn man es in dem Beispiel auch vielleicht gar nicht so machen kann. Das ist eine Sequenz von ungefähr 3 Minuten aus einer Produktion, die wir für ZDF gemacht haben in der Sendereihe Abenteuerwissen. So, dauert einen kleinen Moment. Okay, ich möchte es an der Stelle mal anhalten. Ich weiß nicht, ob Sie mitzählen konnten, um eine Schätzung zu kriegen, wie viele Menschen mit uns Verträge geschlossen haben, damit nur diese 3 Minuten gesendet werden konnten. Also zum Schluss der Grafiker, der Musiker, der Hubschrauberpilot, wieso der? Weil er die Kamera steuert in dem Fall, die unten an dem Ding dranhängt, hat in dem Fall Status eines Kameramanns. Wir haben Verträge geschlossen mit den Bauherren. Wir haben den Grafiker der Bauherren mit dem Vertrag geschlossen, weil wir dieses Bild, was man hinter Carsten Schwank am Anfang gesehen hat, auch lizenzieren mussten fürs Fernsehen. Diese Grafik, die man davor gesehen hat, war auf einem Foto. Auch dieses Foto haben wir lizenziert. Wir haben selbst einen Kameramann vor Ort gehabt. Wir haben selbst einen Autor gehabt, den Musiker, oder hatte ich den schon. Dann liegt das Ganze in einem Indianerreservat und die Indianer haben den Bau dieses Dings nur zugestimmt, wenn sie auch an der Verwertung beteiligt sind, und Verwertung heißt dann auch wirklich an jeder DVD. Was ich kurz sagen will, ist, der Film, so wie er jetzt ist, der ist vor einem Jahr ausgestrahlt worden, und noch das ganze kommende Jahr über kann das ZDF damit fast alles machen, was sie wollen. Danach wird es nahezu unmöglich sein, diese Sequenz noch irgendwie mal kommerziell zu verwerten, es sei denn, man sucht wieder alle Urheber auf und schließt einen Vertrag, der andere Nutzungen zulässt. Das war so ein Minimalkonsens, den wir damals ausverhandelt hatten, weil aber auch niemand konkret Pläne hatte, eine längere Verwertung zu machen. Und wenn man in den USA zum Dreh kommt und sagt, hier, treten wir alle Rechte auf alle Zeit ab, dann sagen die erstmal nee, deswegen haben wir versucht, so einen Kompromiss da zu machen. Und das ist, glaube ich, ein Grund, wo man sagen kann, Total Buyout ist für den Produzenten und für den Sender eine gute Lösung, weil er sich nie wieder danach mit dieser Produktion auseinandersetzen muss. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich eine DVD machen und ich bekomme nächstes Jahr 10.000 Euro dafür, hätte ich auch keine Lust, ehrlich gesagt, dem Hubschrauberpiloten jetzt nochmal 400 Euro Verwertungsrechte abzutreten, also solche kleinen Beträge dann nochmal nachzuverhandeln. Bei anderen Produktionen ist es aber so, dass es nicht diese Alles-oder-Nichts-Lösung gibt, sondern es wird, also bei dem Film auch, aber es wird zu allen Sequenzen genau nachgehalten, wer welche Rechte hat, zum Beispiel diese Animation, die wir jetzt zum Schluss den Anfang gesehen haben, die hat man auch in den Heute-Nachrichten und anderen Fernsehsendungen gesehen, die ist dafür auch nach wie vor nutzbar, weil wir da, die haben wir komplett erworben und komplett weiterverkauft. Das heißt, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten wird ein sehr großer Aufwand mit Schnittlisten betrieben, um zu wissen, welche Rechte haben wir noch woran. Das ist in den vergangenen Jahren noch komplexer geworden, weil die Online-Rechte hinzugekommen sind. Da will ich vielleicht auch ein kurzes Beispiel erzählen. Bislang war es so, dass wir für Magazinbeiträge, also für journalistische Sachen, alle Musik, die wir hatten und die einen Labelcode hatte und bei der GEMA gemeldet war, konnten wir verwenden, und wir mussten den Urheber auch nicht fragen und haben das verwendet, die Zeiten mitgeteilt und die GEMA hat es dann verrechnet und das ZDF hat einen Pauschalvertrag gehabt. Bei den Online-Rechten ist es jetzt leider anders. Das ZDF musste, und dann waren die jetzt ein Jahr lang mit beschäftigt, mit allen Labels einzelne Verträge schließen. Zum einen darüber, was dürfen wir verwenden, und zum anderen, was kriegt ihr dafür? Also was kostet eine Sekunde pro Monat, die sie online steht? Das hat für uns zu der kuriosen Situation geführt, dass wir beispielsweise von Madonna ein x-beliebiges Lied zur Untermalung eines Fernsehbeitrags einsetzen dürfen, aber online dürfen wir das nicht mehr, weil das Label von Madonna gesagt hat, von dem gesamten Werk ist halt nur ein bestimmter Teil auch für die Online-Verwertung zulässig. Das heißt, wir müssen jetzt bei der Produktion immer im Vorfeld auch schon klären, soll dieser Beitrag online gestellt werden? Und da lautet im Moment bei den Öffentlich-Rechtlichen die Antwort ja, auf jeden Fall, wir wollen alles online, wenn es geht. Und dürfen wir ihn dafür verwenden? Und es muss natürlich im Nachhinein auch wieder verrechnet werden und eine Meldung geschrieben werden, wie viele Sekunden da verwendet worden sind. Ja, das als Beispiel. Ja, so eine sehr komplexe Situation, die hier geregelt werden muss und immer wieder zu Problemen geführt wird in der Vergangenheit, auch bei der Verwertung solcher kollektiven Werke. Da sind ja viele Urheber, die zusammenkommen, wie du das geschildert hast. Das hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber da jetzt eingegriffen hat und gesagt hat, dass alle Urheberrechte, nicht die Drittrechte natürlich, aber alle Rechte derjenigen, die an einer Produktion beteiligt waren, und das wäre wahrscheinlich auch der Hubschrauberpilot in diesem Fall, ihre Rechte automatisch abtreten an den Produzenten. Und dagegen wird jetzt aber auch gestritten. Also es gibt ja jetzt ein anhängiges Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, wo im Übrigen auch die Frage der unbekannten Nutzungsarten in Frage gestellt wird. Also aus dem Beispiel von Matthias hatten wir gehört, dass hier aufgelistet wird, was es alles an Nutzungsarten gibt. Hintergrund war ja, dass bislang Nutzungsarten, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht bekannt waren, auch vom Urheber nicht an den Verwerter übertragbar waren. Das war als Schutz gedacht des Urhebers. Auch das ist seit dem 1.1. diesen Jahres anders. Was ist der Hintergrund? Was hat sich da geändert? Möchtest du vielleicht aus dem Film-Fernsehbereich noch etwas dazu sagen? Also, wie sieht es mit älteren Werken beispielsweise aus, die vor 1995 von euch erstellt worden sind und wo jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, das möchten wir auch online zugänglich machen. Da gibt es eine Frist, damit die das machen dürfen. Wie verhält es sich dann? Also zu älteren Werken kann ich nichts sagen, weil wir die Firma erst 2000 gegründet haben, aber es war klassischerweise so, dass für Wiederholungen die Autoren nochmal ein sogenanntes Wiederholungshonorar bekommen haben. Das waren so je nach Vertrag zwischen 20% und 50% des Autorenhonorars. Und das ist das Geld, dem wir trotz komfortablem Total Buyout manchmal hinterherweinen, wenn wir sehen, wie oft unsere Produktionen laufen. Also wir haben 2002 für die ARD innerhalb von 3,5 Tagen eine halbstündige Dokumentation gemacht, hieß das Massaker von Erfurt, hat wahrscheinlich jeder gesehen, weil das nämlich nicht nur in der ARD lief, sondern innerhalb von 10 Tagen insgesamt 15 Mal ausgestrahlt worden ist. Und da haben wir gedacht, ach, gäbe es das schöne alte Wiederholungshonorar noch, weil die haben so einen großen Profit davon gehabt, da hätten wir gerne auch das Doppelte dran verdient. Ja, da überschneiden sich ein Haufen unterschiedlicher Probleme und Kreise. Ich will zwei Sachen ansprechen. Das eine ist, was angesprochen wurde, das Thema unbekannte Nutzungsarten. Kurz zum Verständnis, bis zum 1. Januar gab es eine Regelung im Urheberrechtsgesetz, dass keine Lizenzverträge abgeschlossen werden können, wirksam über unbekannte Nutzungsarten. Der Gedanke dahinter war, der Urheber kann noch nicht über etwas entscheiden, was er nicht kennt, wie die Verwertung aussieht. Und wenn es eine neue Nutzungsart gibt, das bekannteste ist jetzt das Aufkommen des Internets, aber es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel die Videokassette, wo man gesagt hat, oh, wir können ja Kinofilme nicht einfach nur im Kino zeigen, sondern auch Videokassetten verkaufen, wo jetzt halt DVDs. Diese neuen Nutzungsarten, denen kann natürlich wirtschaftlich ein erhebliches Gewicht beikommen und es ist vielleicht auch eine künstlerische Entscheidung, möchte ich überhaupt, dass es in diesen neuen Nutzungsarten verwendet wird. Denken wir zum Beispiel an Klingeltöne, wird es vielleicht den einen oder anderen Musiker geben, der sagt, also ich kann mir viel vorstellen, dass in meiner Musik passiert, aber nicht, dass es in einem Klingelton landet. Da sind wir dann wieder bei persönlichkeitsrechtlichen Aspekten. Das war sozusagen die alte Regelung aus dem alten klassischen Urheberrecht und die Verwerterindustrien haben sich dagegen gewehrt, weil es häufig, wir haben ja hier ein sehr plastisches Beispiel gehabt, im Nachhinein man den Sachen häufig nicht mehr hinterherlaufen kann, wenn sehr viele Beteiligte sind, man findet die nicht mehr, die wohnen dann nicht mehr, man weiß nicht, wie man die erreicht, man kriegt die Rechte nicht zusammen, sagt dann lassen wir es gleich. Bei dem Thema Cessio Legis, sprich alle Rechte gehen im Zweifelsfalle an den Produzenten über bei der Erstellung eines Filmwerkes, ist natürlich genau dieser Aspekt, diese Frage nochmal besonders plastisch greifbar. Zur Bewertung, man muss, auch hier sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die zusammenkommen, und man muss wohl nach verschiedenen Werkgattungen unterscheiden, was im Filmbereich wohl berechtigt ist, weil man sonst überhaupt nicht mehr vernünftig verwerten kann. Und das sind letztlich auch Dinge, die wahrscheinlich im Interesse der Allgemeinheit liegen, denn sehr viele Filme liegen auch brach. Ja, die liegen in Archiven bei Fernsehsendern und Ähnlichem. Die werden einfach nicht herausgeholt, wenn man sagt, das ist uns rechtlich zu heikel, was da alles dranhängt. Da sind häufig sehr, sehr komplizierte Fragen dran, nur um mal so ein Beispiel anzubringen. Wenn wir jetzt die alten RAF-Dokumentationen sehen, dann sehen wir zum Beispiel ein Foto von Hans-Martin Schleyer. Ja, das hat ein Fotograf von einem RAF-Terrorist, hat da ein Urheberrecht an dem Foto. Was ist, wenn er das geltend macht? Kann ich das zeigen? Also, es ist wirklich, es wird irgendwann extrem schwierige Fragen. Das liegt auch daran, weil wir im deutschen Urheberrecht nicht den Fair Use kennen, wie im US-Copyright, wo man über solche Sachen häufig einfacher hinwegkommt. Andererseits jetzt überhaupt der Wegfall des Schutzes an unbekannten Nutzungsarten ist natürlich eine Schwächung des Urhebers, das muss man einfach klar sagen. Es gibt jetzt die Beispiele wie bei Matthias Spielkamp, wo man einfach rausfliegt, aber aus dem Online-Archiv kann man einfach rausgenommen werden, aber zum Beispiel von der DVD kommt man nicht so leicht runter und da kann man natürlich als Urheber, hat man ein erhebliches Druckmittel, was man auch in Einkommen umsetzen kann. Und die Argumentation jetzt bei der Gesetzesänderung war, naja, es gibt ja seit mehreren Jahren, seit einer vorhergehenden Urheberrechtsreform, den Anspruch auf angemessene Vergütung. Und der findet sich auch hier immer wieder. Und da sagt man, naja, wir weiten sozusagen die Rechte für die Verwerter aus. Ist ja nicht so schlimm, weil der Urheber hat ja ein Recht auf angemessene Vergütung. Und da partizipiert er. Das ist von der Idee gut gedacht. Damals ging da vor allem um die Übersetzer, die stärker partizipiert werden sollten. In der Praxis zeigt sich aber, dass das ein erhebliches Problem ist, weil was angemessen ist, da kann man extrem viel drüber streiten. Das ist eine Einzelfallgeschichte. Und wenn der Verwerter sagt, du, das ist angemessen, lieber Urheber, sonst klag doch mal, dann steht man damit nämlich unerheblichem Prozessrisiko, um sowas Vages durchsetzen zu müssen. Und da sind einfach die Mechanismen noch nicht so funktionsfähig, meines Erachtens. Noch eine ganz praktische Nachfrage. Es gibt das Einspruchsrecht gegen die Übertragung, den automatischen Übergang an einen Verwerter, dem man weitgehende Nutzungsrechte übertragen hat, bis Ende letzten Jahres. Wie verhält es sich damit? Was können wir hier, ich unterstelle mal, dass viele hier in dieser Situation sind, vorher Werke erstellt zu haben, tun, um davon Gebrauch machen zu können? Was hat es für Bedeutung? Ja, da sind zwei Sachen auseinanderzuhalten. Also einmal geht es sozusagen um die Altwerke, ja, weil die Urheberrechtsreform sagt, wenn der Verwerter die ausschließlichen Nutzungsrechte für die überwiegende Zahl von Nutzungsarten erworben hat, man kann das Buyout nennen, also in diese Richtung geht, der Verwerter eigentlich alle Rechte hat, dann erwirbt er auch die Rechte an neuen Nutzungsarten, die bis lang jetzt inzwischen aufgekommen sind und der Urheber kann bis Ende dieses Jahres beziehungsweise 3 Monate, nachdem er darauf hingewiesen wurde, widersprechen. Das heißt sozusagen, das Jahr 2008 ist was, wo man vielleicht seine alten Öl mal überdenken sollte, wo liegen denn die alten Werke, möchte man das so wie die liegen oder möchte man die herausholen und das wird man im Einzelfall abwägen können, denn man hat einen Anspruch auf Vergütung für diese neuen Nutzungsarten, aber andererseits kann es einem vielleicht auch passieren, dass man einfach nur rausfliegt aus gewissen Nutzungsformen. Darüber wird man dann nachdenken sollen, aber es macht sicherlich Sinn, nicht einfach gar nichts zu tun, sondern zu überlegen, was ist denn eigentlich mit meinen Rechten? Denn es geht hier natürlich nicht nur um die Fälle, wo die schon tatsächlich genutzt werden, sondern da, wo vielleicht auch Rechte brach liegen. wo Werke bei Verwertern sind, die einfach nicht genutzt werden, wo man sich denkt, oh, die möchte ich vielleicht selber online stellen. Was ist denn mit diesen Werken oder anderweitig nutzen? Kann ich denn da vielleicht an die Rechte wieder drankommen? Da macht es Sinn, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zu Annette kommen, die uns noch ein Beispiel aus dem Bereich der Netzkunst zeigen wird, soweit ich informiert bin von Bitnik, von der Mediengruppe Bitnik. Gut, ich stoppe hier. Es geht einfach darum, einen Eindruck zu haben, was hier geschieht. Und zwar, Bitnik stellen eigentlich eine Software zur Verfügung, mit der User aus dem Internet, in diesem Fall, im Fall von diesem Film, war das Golan Levin, der Künstler, der hier an der Transmediale auch bekannt ist. Also er hat die Software von Bitnik genutzt, um daraus einen Film von Jacques Tati weiter zu bearbeiten. Also das Programm schneidet dann diesen Film in der Art und Weise, wie er das hier sieht. Und das wird dann Teil von Bitniks Projekt. Also ich glaube, es deutet sich schon an, dass natürlich hier viele Fragen in Bezug auf Urheberschaft auftauchen. Ist das die Urheberschaft von Bitnik, von Golan Levin, von Jacques Tati? Wie vermischt sich das jetzt in diesem Fall einfach auf, also ähnlich, in ähnlicher Weise, wie das für Colli Solbrach gilt, in dem Beispiel, das Inke Arnolds genannt hat. Dieses Beispiel mag vielleicht auch illustrieren, das Anliegen, das ich verfolgt hatte in meinem Weiterbildungsurlaub, in meinem Sabbatical. Und zwar hat mich die Frage beschäftigt, weshalb Museen und auch Privatsammlungen so selten Medienkunst ankaufen, Medienkunst, die bereits Eingang in den kulturellen Diskurs so weit gefunden hat, dass sie eigentlich auch von den Museen bewahrt werden sollten. Museen insbesondere haben ja den Auftrag, das kulturelle Erbe zu bewahren, und zu diesem kulturellen Erbe gehört mittlerweile die Medienkunst meiner Ansicht nach auch. Was klar wurde, ich bekam immer mal wieder Anrufe, auch zum Beispiel von Ankaufskommissionen mit der Frage, wir würden uns interessieren, dieses oder jenes Medienkunstwerk oder Internetkunstwerk anzukaufen, wie sollen wir da vorgehen, wo ich dann selbst auch jeweils einfach sagen konnte, das gibt so viele Dinge, die ihr da abklären müsstet, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, euch das zu erklären. Mein Anliegen war es, mit diesem Vertrag sozusagen eine praktikable Handhabung zu bieten, sozusagen eine Art Mustervertrag, der natürlich auf jedes Werk individualisiert dann zurechtgeschnitten werden muss, dass es Museen oder auch Privatsammlungen einfach viel einfacher machen soll, solche Medienkunstarbeiten anzukaufen. Also es geht darum, ganz viele Fragen zu klären, wie, was kauft das Museum überhaupt? Ist das einfach ein Satz Code? Ist das etwas, was auf einer Festplatte geliefert wird? Ist das verknüpft mit den Browser-Generationen zum Beispiel, die dazu notwendig sind? Ist das verknüpft mit Auflagen, das an neue Browser-Generationen anzupassen? Also wie steht es auch zum Beispiel mit der Konservierung dieser Arbeiten? Weil wenn man ein Bild kauft, weiß man, dass das Bild sicher 10, 20, 50, auch 100 Jahre einfach an der Wand hängen kann, und soweit vielleicht wird es ein bisschen staubig und dann kann man es restaurieren, da kennt man die Techniken, aber bei einem, zum Beispiel bei einem Netzkunstwerk oder Medienkunstwerk weiß man genauso gut, dass es genauso lange funktionieren wird wie die Browser-Generation, für die es geschrieben wurde oder für das Betriebssystem, für das es geschrieben wurde, und nachher begegnet man dann erheblichen Problemen. Also wir haben versucht, alle diese Fragen ein bisschen einzukreisen mit diesem Vertrag. Logischerweise kann man das nicht alles über einen Vertrag beantworten. Mit einem Haufen Appendixe haben wir auch gearbeitet, um dann auch detailliert für die Kunstwerke spezifische Lösungen zu versuchen anzubieten. Darin geht es aber auch darum, dass es geht eigentlich im Geiste darum, die Museen zu befähigen, diese Werke zu erhalten. Also dass diese Werke dann eben nicht bei der nächsten Browser-Generation einfach verloren gehen oder wenn jemand vergisst, die URL zu erneuern, einfach weg sind. Dazu ist es unserer Ansicht nach nötig, dass die Museen eben auch Kopien herstellen können. Das ist ein Urheberrecht, dass sie zu diesem Zweck die Urheber also abtreten müssen ans Museum. Üblicherweise, also wie das Beispiel, das ich am Anfang genannt habe, ist es ja so, dass ein Museum ein Bild ankauft, aber ohne irgendwelche Rechte. Das ist der Usus. Das Museum hat das Recht, das Bild auszustellen und in der, im Sammlungskatalog abzubilden, aber zum Beispiel eben keine Plakate oder keine Postkarten oder so weiter und so weiter zu machen. Also die ganzen Verwertungsrechte gehören dem Museum nicht. In diesem Fall haben wir uns überlegt, dass es halt nötig ist, eben gewisse Rechte, wie dieses Recht, eine Kopie herzustellen, um das zu konservieren, und auch das Recht, gewisse Anpassungen vorzunehmen, damit es auf neueren Betriebssystemen, neuen Browsergenerationen etc. läuft, vornehmen zu können, also ein gewisses Veränderungsrecht am Werk. Solche Dinge werden in diesem Vertragsentwurf geregelt. Dieser Vertragsentwurf soll ein Open-Content-Vertrag werden. Wir sind jetzt dran, das vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen und an vielen Stellen noch ein bisschen zu bereinigen und hoffen, dass wir das dann im Laufe der nächsten Monate irgendwann mal auch zur Verfügung stellen können. Wohlverstanden als eine Form, die nicht telquel übernommen werden kann. Also es ist in unserem Fall überhaupt nicht möglich, irgendwelche Verträge so aufzusetzen, wie das die Frankfurter Allgemeine für alle Journalisten macht, sondern es muss für jedes Werk dann individuell halt auch angepasst werden. Logischerweise gilt es auch, Fragen zu klären der Präsentation. Also wenn man ein Netzkunstwerk kauft, ist das oftmals gegen den Charakter dieses Werkes, es offline zu nehmen beispielsweise. Also da müsste der Käufer auch garantieren, dass es online öffentlich zur Verfügung bleibt. Das kann aber dabei auch wieder von Werk zu Werk variieren, muss in jedem Fall für jedes Werk spezifisch definiert werden. Also es ist interessant, was du jetzt dargestellt hast. Einerseits geht es ja, was du jetzt dargestellt hast, Verkauf und Erhalt von Medienkunst, gerade auch für sich Museen dazu positionieren. Andererseits, die Arbeit, die du jetzt vorgestellt hast, die ist, glaube ich, in Kooperation mit Sven König entstanden, also Mediengruppe Bitnik und Sven König. Die thematisiert ja ganz bewusst diesen Umgang mit kulturellen Artefakten, diese Art des Umgangs mit kulturellen Artefakten. Das heißt, dort wird Jacques Tati, da taucht Jacques Tati auf, dann ist Gunnar Neving beteiligt und so weiter. Was mich da mal interessieren würde, wenn man das jetzt zusammendenkt, also wenn ein Museum jetzt auf die Idee kommen würde, diese Arbeit von Bitnik zu kaufen, dann wird das Museum wahrscheinlich sagen, wir erwarten von Ihnen, dass Sie vorher alle Rechte geklärt haben, oder? Ja, also das ist, vielleicht kann ich dazu dann noch was sagen, ich weiß nicht, wie es in dem Fall war, musste da der Künstler versichern, dass er berechtigt ist, dieses Kunstwerk so herzustellen, dass es benutzt werden kann? Wurden da Rechte von den Filmproduzenten oder den Rechteinhabern der Filmrechte eingeholt? Oder hat man gesagt, darf man so machen, ist ein neues Werk? Also das wurde nicht im Auftrag von irgendjemandem erstellt, das hat Bitnik eben in Zusammenarbeit mit Sven König einfach selber aus ihrem eigenen Antrieb erstellt. Und Bitnik sind eindeutig auch Leute, die sich für die Grenzbeschreitung auch im legalen Sinne sehr interessieren und sicher nicht davon ausgehen, dass sie hier zuerst mal Rechte abwehren, bevor sie etwas Neues erstellen. Aber vielleicht ganz kurz zu deiner Frage, Inge, auch jetzt ein bisschen aus meiner Erfahrung, was oftmals passiert, gerade wenn Künstler zum Beispiel im Auftrag von einer Institution etwas Neues erstellen, da kenne ich mehrere Beispiele, dass diese Institutionen also einen Auftrag erteilen, der Künstler stellt ein Konzept vor und sagt, ich möchte in diese Richtung arbeiten, sowas machen. Die Kuratoren sagen, klär doch bitte mal erstmals die Rechte ab, ob du das darfst. Und das machen dann die Künstler ganz brav und sie bekommen eine Abfuhr und es heißt, nein, darfst du nicht. Dann gehen sie damit zurück zum Kurator und der Kurator sagt, mach's trotzdem. Und so werden eigentlich einige Werke dann schlussendlich realisiert, die jetzt auch existieren und bei denen halt die Rechte dann nicht angeklagt werden. Diese Art von Vogel-Strauß-Politik ist, glaube ich, noch recht verbreitet, nicht nur im Medienkunstkontext, sondern überhaupt im zeitgenössischen Kunstkontext. Und erfolgreich, insofern als es eben nicht so wie bei der Musik oder vielleicht auch beim Film so wahnsinnig viel Geld zu verdienen gibt, oder nur in seltenen Fällen. vielleicht noch ganz kurz was dazu, auch fürs Publikum zum Verständnis. Denn das ist ja gerade bei Medienkunst, spielt das ja eine erhebliche Rolle. Wie man es hier gesehen hat, alte Werke als Grundlage oder mal als Ausgangspunkt zu nehmen, um mit denen weiter Neues zu schaffen. Und das Problem ist, die Trennlinie ist unterschieden zwischen der sogenannten freien Bearbeitung oder freien Benutzung und der unfreien Bearbeitung. Was heißt das? Wenn man alte Werke verwendet, muss man nicht, braucht man keine Lizenz und keine Erlaubnis. Wenn man so einen Abstand von dem alten Werk hat, die Juristen sagen, dass das alte Werk dahinter verblasst. Während wenn man sozusagen ja, das alte Werk verwendet, das vielleicht etwas abwandelt, aber letztlich das alte Werk noch präsent ist, dann bräuchte man eine Gestattung der Urheber des alten Werkes. Jetzt werden Sie sagen, naja, wann ist denn das der Fall? Ich Ihnen sagen, dann werden Sie werden sich unendlich streiten. Also das ist ein super Beispiel. Ja, da kann man drüber streiten, ist der Film von Jacques Tati, ist da eigentlich nichts von übrig? Ist es keine Verwertung des Films? Das ist nur eine Anlehnung? Und wird man vielleicht sagen, ja, aber die Musik in dem Film, die scheint doch, die ist ja, sind ja Sequenzen, da ist das so mit unterlegt. Kann man diskutieren, ja, für die Musikteile bräuchte man vielleicht hier schon eine Lizenz. Ist im Einzelfall sehr schwierig. Da kann man natürlich zu der Methode greifen, die du beschrieben hast, man macht es mal. Ne? Allerdings muss man sich auch nichts vormachen, wenn mal das erste Museum ein Medienkunstwerk teuer eingekauft hat und es letztlich dann nicht mehr verwerten darf, weil mal jemand dagegen vorgeht, dann wird das einfach nicht mehr funktionieren, weil dann wird jemand was auf die Finger kriegen, ganz klar, weil Geld aus dem Fenster geworfen wurde und dann wird man diese Sache nicht mehr angehen. Und das sind Probleme in dem Bereich, die sind sehr schwierig zu lösen, weil es nämlich in der Tat so ist, dass man die Rechte auch fast nicht bekommt, ja, wenn man sie möchte, sinnvoll eigentlich möchte. Sehr schwierig in der Praxis. Das betrifft künstlerische Praktiken, das betrifft aber auch popularkulturelle Praktiken in zunehmendem Maße. Also Stichwort nutzergenerierte Inhalte, Web 2.0. Larry Lessig hat von einer Read-Write-Society gesprochen, die durch Medienpraktiken entstehen, wo aber das Recht noch nicht wirklich eine Antwort darauf hat. Es gibt ja auch das Zitatrecht. Wir hatten den, also ich weiß nicht, ob das hier einschlägig wäre in diesem Fall, aber es gibt die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung im Falle Heiner Müller, der hier von dem Rechterben angegangen worden ist, wo die Kunstfreiheit, das Zitatrecht im Licht der Kunstfreiheit ja sehr weitgehend ausgelegt worden ist, auch jetzt im neuen, in Kraft getretenen Urheberrechtsgesetz hat die Bundesregierung das Zitatrecht explizit ausgeweitet auf Filmwerke und Multimediawerke. Vielleicht kurz in die Runde oder an Till Jäger. Seht ihr hier Chancen, dass mit dem Instrumentarium, was wir haben innerhalb des Urheberrechts, hier eine solche weitergehende Nutzung, transformative Nutzung möglich ist, oder gibt es hier massiven Handlungsbedarf? Und in der Tat, wir möchten natürlich nicht nur miteinander hier reden, sondern euch und Sie auch mit einbeziehen. Wenn es also Fragen gibt, Nachfragen an Einzelne hier auf dem Podium oder auch Stellungnahmen, eigene Erfahrungen, bitte gerne. Zur Frage des Zitatrechts, das ist jetzt zum Beispiel auch gemäß Auskunft von den vier Rechtsanwälten, die Cornelis Holtrang zu dieser Frage interviewt hat. Also sie hat gefragt, was kann das Künstlerin machen darf und was nicht. Die Antwort, die, wie soll ich sagen, klarste Antwort war, das entscheidet der Richter. Also Cornelis Holtrang weiß es nicht, bis es nicht zu einem Rechtsverfahren gekommen ist und der Richter entschieden hat, ob sie das darf oder nicht, ob sie eben Andy Warhol-Bilder mit ihrem Night Art Generator zu neuen Werken verarbeiten darf. Und von daher, ja, es mag sein, dass sie dann recht bekommt und dass sie das darf. Es mag sein, dass sie nicht recht bekommt. Es ist einfach eine Rechtsunsicherheit, so würde ich das jetzt bezeichnen, für die Künstler gegeben, in jedem Fall. Ich hatte ja mit Felix Stalder zusammen das Projekt Kunstfreiheit lanciert, wo wir uns auch versuchten, in die Urheberrechtsdebatte in der Schweiz einzuschalten und hatten Urheberkünstler, aber auch Kuratoren gebeten, unseren Brief zu unterzeichnen, der wirklich auch mal die Aspekte der Künstler, der Urheber und der Museen und Institutionen einbringen sollte. Und eine Antwort darauf von einem Museumsleiter in Basel, von Adam Cincic, war: Art has to be illegal. Das wollte ich hier auch einbringen als ein Statement. Also, er hat den Brief nachher trotzdem unterschrieben, aber ich finde es, ehrlich gesagt, im ersten Moment war ich sehr verblüfft und im zweiten Moment finde ich es eigentlich die richtige Antwort. Wohin kommen, also ich meine, vieles, was die Kunst des 20. Jahrhunderts geleistet hat, gäbe es nicht. Und bei der Musik kann man, glaube ich, dasselbe sagen, wenn Künstler sich um Legalität bemüht hätten. Das ist schon fast ein Schlusswort. Ja, da hat man es natürlich als Anwalt schwierig. Weil man von Berufswegen natürlich immer zur Vorsicht und Sicherheit mahnen muss, sonst fällt es wie ein Bumerang zurück. Aber es ist natürlich in der Tat richtig, das Problem ist, das sind nun mal Bewertungsfragen, und die kann man nicht vorwegnehmen. Das kann man auch letztlich gesetzlich nicht regeln. Und das mag von Werk zu Werk unterschiedlich sein. Wie beschrieben, man ist ja bis zum Bundesverfassungsgericht, zeigt, wie man sich darüber gestritten hat. Es zeigt meines Erachtens auch, dass es ein bekannter Künstler wie Heiner Müller natürlich einfacher hat als ein Unbekannter. Denn letztlich, was die Leitlinie sein wird im Regelfall eines halbwegs verständigen Richters, ist, versucht sich jemand anzuhängen an ein altes Werk und da vielleicht ein bekanntes Werk, um da noch was abzuschöpfen, oder ist da jemand, der tatsächlich was Neues gemacht hat. Und dass es da natürlich 100, in der Grauzone 100 verschiedene Fälle gibt, liegt ja auf der Hand. Und insofern spricht aus der Sicht des Künstlers natürlich viel dafür, wenn er sozusagen überzeugt, dass er was Neues, Kreatives gemacht hat, die Grenzen auszutesten. Da muss ich natürlich bewusst sein, dass die ankaufen und verwerten, dass das jemand sein muss mit Mut oder dass er größere Probleme hat bei der Verwertung seiner Werke. Wenn Sie kurz sich vorstellen würden, wäre das schön, damit wir wissen. Ja, wir haben hier in Berlin eine kleine Produktionsfirma. Als Drei-Mann-Bude steht einem ja wirklich der Angstschweiß auf der Stirn, wenn man dann morgens seine Mailbox abbedenkt, da ist was drin. Wir haben letztes Jahr ein Open-Source-Projekt eingestellt, weil wir die Rechte zum Beispiel nicht abschätzen können. Nachdem auch ein Bekannter von uns über 15.000 Dollar verklagt wurde aus Amerika, haben wir das erstmal eingefroren. Für mich ist die Frage, gibt es einen Satz von Zetteln, Handzetteln, die eine Richtschnur bildet, dass wir nicht gleich eine Vollzeitstelle schaffen müssen, um sowas abzuklären, ein Lizenzmanagement, sondern wo auch kleine Firmen einfach sagen, das lesen wir regelmäßig, irgendeine Postille, und sind dann relativ auf der gesunden Seite. iRights.info. Also ganz im Ernst, natürlich haben wir uns vorgenommen in den letzten Jahren, seit es das Projekt, seit das angefangen hat, haben wir uns natürlich vorgenommen, genau solche Fragen für Laien verständlich zu beantworten. Also eben nicht für Juristen und nicht für Leute, die sich professionell damit beschäftigen. Und wir haben ein großes, ich weiß nicht, ich habe Sie so verstanden, dass Sie hauptsächlich programmieren, also dass das Softwareprojekte sind, wenn es Open Source ist. Gemischt vom Theater bis hin zu Software. Ah ja, okay. Und also wir haben auf den verschiedenen, in den verschiedenen Kategorien haben wir versucht zu beschreiben, was man beachten muss, wenn es darum geht, ich erstelle Texte und verwerte die, ich erstelle Software und verwerte die und dergleichen mehr. Was wir eben auch festgestellt haben, und darüber kommt man nun leider nicht herum, ist das, was Till auch gerade beschrieben hat, dass man natürlich immer nur sehr generelle Einschätzungen geben kann. Also natürlich interpretieren wir das Gesetz ja auch schon, indem wir beschreiben, wie es denn gemeint ist, so dass man es als Laie verstehen kann. Aber es läuft dann schlussendlich immer darauf hinaus, dass man einen Einzelfall hat. Man hat ja keinen generellen Fall, sondern man hat einen Einzelfall und den muss man dann eben entsprechend bewerten. Und natürlich kann man versuchen, also sagen wir mal, diese Lizenzen sind ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass versucht wird, etwas zu standardisieren, damit eben eine Rechtssicherheit entsteht. Das heißt, wenn das unter der GPL lizenziert worden ist, dann weiß ich, was das bedeutet. Vermeintlich, dass natürlich auch die wieder vor Gericht enden kann in einem bestimmten Fall, weil jemanden, der eine Software in sein eigenes Projekt übernommen hat, die zum Beispiel nicht wieder unter der GPL veröffentlicht hat und dann vor Gericht gezerrt wird, also in dem Fall ja auch zu Recht, also meiner Einschätzung nach, also darum kommt man eben einfach nicht herum. Das ist die Natur ja des Rechtssystems, also das unsere Gesellschaften haben. Aber es gibt diese Standardlizenzen, es gibt auch Musterverträge und es gibt eben solche Aufklärungsprojekte wie iRights. Aber ich glaube, mehr kann man tatsächlich nicht anbieten, außer dann wirklich Rechtsberatung einzuholen. Ist leider so. Aber eben, also leider muss man vielleicht gar nicht sagen, weil es ist eben so. Das ist eine gute Frage. Wie können wir Till Jäger überflüssig machen? Musterverträge ist angesprochen worden. Das wäre ja ein Instrument. Man hat hier also für bestimmte Anwendungsfälle Vertragstexte, die rechtlich abgesichert sind, auf die man zurückgreifen kann. Wir hatten aber auch von Annette Schindler gehört, dass es immer wieder spezielle Einzelfälle gibt. Also möglicherweise ist es mit Musterverträgen allein nicht getan, sondern was hilfreich sein könnte, wäre ein Baukasten in Art der Creative Commons Lizenzen. Also beide Seiten würden sich zusammensetzen und einen solchen Mustervertrag mit verschiedenen Optionen durchgehen und sagen, wir möchten eher diese Option anklicken als diese Option. Frage in die Runde, auch gerne in die große Runde. Wäre das eine Möglichkeit, um hier aus dem notgedrungenen Übel der Vertragsschließung etwas herauszukommen, hier Erleichterungen zu verschaffen? Oder geht es letztendlich doch um Machtverhältnisse? Matthias Spielkamp hatte anfangs davon gesprochen, dass die Festangestellten natürlich hier einen Betriebsrat haben, gewerkschaftlich organisiert sind in einem viel größeren Maße als freie Kreative das sind. Wir erleben jetzt gerade einen großen Streik der Writers Guild in den USA, also der Autoren für Film, Fernsehen und Rundfunk. Hier geht es also ganz massiv zur Sache. Da es ist von einem Verlust in Höhe von $1 Milliarde bereits die Rede, die dieser Streik bislang für verschiedene Beteiligte hervorgebracht hat. Aber ganz offensichtlich eine starke Macht, um hier genau die Dinge zu verhandeln, über die wir hier gesprochen haben, nämlich online Nutzungsrechte, DVD, Beteiligung an den Profiten aus DVD-Ausnutzung. Wie wird das eingeschätzt? In welche Richtung muss das weitergehen? Welche Möglichkeiten gibt es hier, um die Rolle von Kreativen zu stärken, aber natürlich auch die berechtigten Interessen von Verwertern auf einer Ebene zum Ausgleich zu bringen? Wer möchte? Betrifft mich ja, muss ich halt etwas zu sagen. Man muss wohl sagen, man kann das nicht über einen Kamm scheren, da gibt es keine Musterlösung. Annette hat ja vorhin zu Recht gesagt, die verfluchten Anwälte ziehen da ein Muster aus der Schublade, das passt ja gar nicht. Also ich habe einen Eiermann-Schreibtisch, da sind keine Schubladen dran und das ist auch letztlich, unser Arbeitsprinzip ist nun mal so, dass man nicht mit Mustern arbeiten kann, wenn man individuelle Konstellationen hat. Das geht einfach nicht, das passt hinten und vorne nicht. Ist ganz häufig so, dann guckt man mit großen Augen, weil natürlich es dann teurer wird, wenn da was individuell ausgearbeitet werden muss. Andererseits, das ist aber auch richtig, dass es wiederkehrende Konstellationen gibt, die wirklich wiederkehrend sind, wo vielleicht beide Parteien sagen, gut, auf eine gewisse Individualisierung verzichte ich, weil ich weiß, wie dieses Muster funktioniert und mein Fall passt darunter. Das müssen aber sich sozusagen beide Seiten bewusst sein. Und dass das nicht einfach ist, zeigen eben die Creative Commons Lizenzen. Das war am Anfang, waren das 4, 5 Lizenztypen, wo man gesagt hat, das sind sozusagen die am häufigsten wiederkehrenden Fälle. Inzwischen habe ich auch schon so langsam einen Überblick verloren, gibt es Science Commons und gibt es Dies Commons und was auch immer, weil immer mehr Bedürfnis entsteht, immer neuen Mustern und letztlich die beteiligten Personen dann wieder in der Menge den Überblick verlieren. Und dieses Dilemma lässt sich nicht ganz auflösen. Es gibt den Ruf zu Recht nach mehr Informationen. Den braucht man auch. Der Kreative braucht eigenes urheberrechtliches Know-how. Oder er wird letztlich in vielen Fällen hinten runterfallen. Aber wenn er sozusagen aktiv gestalten will, wenn er mit seinem Recht was machen will, wenn er letztlich vielleicht seine Werke in verschiedenen Formen nutzen will und nicht einfach nur die Rechte abtritt, muss er sich damit beschäftigen, letztlich auch natürlich die Verwerter ohnehin. Man kommt nicht drum herum um ein gewisses Know-how und da muss man sagen, Urheberrecht ist nicht einfach. Ja, es gibt also sehr viele komplexe Gestaltungen, die möglich sind, Dinge, die man beachten muss. Wir haben jetzt zum Beispiel auf unserer IFROS-Seite sehr, sehr viel Wissen zugänglich, öffentlich zugänglich über freie Lizenzen, Open Content Lizenzen, Open Source, einen ganzen Kommentar über die GPL. Dennoch sehe ich anhand der Fragen, die Leute haben, kann ich auch verstehen, nicht die Zeit, sich immer so tiefgehend mit all diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und für gewisse Dinge wird man dann, jetzt muss ich natürlich Werbung für mich machen, nicht umkommen, Anwalt. Oder man muss sich, man muss sagen, okay, ich breche es so runter und akzeptiere dann gewisse Verluste, weil sonst es vielleicht wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Also ich würde noch an der Stelle, ich weiß es nicht, es scheint nicht so viel Gesprächsbedarf jetzt bei euch zu geben. Genau, sonst einfach bitte melden. Das Arbeit 2.0 Projekt hat ja sehr viel damit zu tun, dass wir sagen, es muss ja auch eine Öffentlichkeit geschaffen werden für solche veränderten Situationen. Im Grunde genommen, also ich könnte mir vorstellen, dass hier ohnehin nur Menschen sitzen, die sagen, ja, aber das ist doch klar, dass das so ist und wir erleben das doch schon seit Jahren. Insofern ist das natürlich immer so ein bisschen zu den Bekehrten predigen, aber das heißt ja noch nicht, dass man dann weiß, wie man darauf reagieren soll. Und für uns ist es ja so, wir möchten ja gerne diese Diskussion anstoßen, wir möchten gerne Rückmeldungen bekommen, wir möchten hören, in welchen Situationen die verschiedenen Kreativen sind und was das bedeutet, um dann eben auch solche Antworten darauf entwickeln zu können. Till hat gerade gesagt, ein Kreativer braucht Urheberrechts-Know-how. Ja, es gibt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also mindestens seit 20 Jahren zum Beispiel, gibt es den Ratgeber Freie, der wird erstellt von Götz Buchholz, das ist jemand, der für Verdi aktiv ist, also für Deutsche Journalistenunion, aber eben auch andere. Der richtet sich ja nicht nur an freie Journalisten, sondern an Freiberufler à la Couleur, an Leute, die Musikunterricht in Volkshochschulen geben und Leute, die Theater spielen und so weiter und so fort. Und ich selber unterrichte viel im Journalismus und ich stelle dann immer wieder fest, dass einfach das Interesse bzw. auch der Widerstand doch durchaus unterentwickelt ist. Also das Interesse am Thema selber, der Verwertung der eigenen Leistung und wie man damit umzugehen hat, dass man eben immer auch Kaufmann ist, wenn man ein Freiberufler ist vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite eben auch der Widerstand, dagegen, dass einem solche Rechte abgenommen werden. Ich hatte zu Beginn schon einmal dieses Beispiel geschildert, der Frau, die sagte, ja, das ist doch bestimmt im Betriebsrat abgestimmt, sonst hätte der Verlag das doch nicht rumgeschickt. Da fasst man sich natürlich schon ein bisschen an den Kopf, aber das ist auch einfach eine Erinnerung daran, dass es sehr viele Leute gibt, die so denken. Und dann dafür eine Öffentlichkeit zu schaffen, dass das problematisch ist, das ist natürlich wichtig. Den Götz Buchholz habe ich genannt, weil das auch jemand ist, der das auch seit im Grunde genommen 20 Jahren predigt und auch in seinem Ratgeber immer wieder sagt, Leute, werdet euch darüber klar, dass ihr solche Werke schafft und ihr euch um die Verwertung auch eben selber kümmern müsst. Und auch da nehme ich nochmal Bezug auf Till, was er gesagt hat, die angemessene Vergütung, die ist im Urhebervertragsrecht festgelegt, das wurde als ein großer Erfolg der Kreativen gefeiert. Da wurde gesagt, also der Urheber in dem Fall, da wurde gesagt, das ist toll, dass es das jetzt gibt. Natürlich angemessen ist er, hat sehr viel Interpretationsspielraum, aber eben keinen unendlichen. Das heißt, es ist zumindest mal festgelegt worden, die Leute müssen angemessen vergütet werden. Es geht nicht, dass man jemanden die Rechte abkauft an einem Buch und das wird ein Bestseller und dann verdient der Verlag Millionen daran und vielleicht ist der Vertrag am Anfang, der lief über 1000 Euro und die Sache ist erledigt. Das geht eigentlich nicht. Dass es aber wahnsinnig schwierig ist, hier zu einem Ergebnis zu kommen, das zeigen die letzten 5 Jahre, in denen zum Beispiel, also ich nenne viele Beispiele aus dem Journalismus, weil ich mich da besser auskenne als mit anderen Dingen, dass die Deutsche Journalistenunion in Verdi und dass der DJV, also der Deutsche Journalistenverband, seit 5 Jahren mit den Verlegern darüber verhandeln, was jetzt bedeutet, was eine angemessene Vergütung ist. Und leider aber die Verleger es bisher schaffen, im Grunde genommen die Interessenvertretung der Freien da auch ziemlich am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Da wird ein ums andere Mal werden Termine vertagt mit langen Fristen und so weiter und so fort. Und am Ende hat man wahrscheinlich die Situation, dass die Freien, die jetzt seit 5 oder 6 oder 7 Jahren schon solche Geschäftsbedingungen auf dem Tisch liegen haben, die inzwischen alle unterschrieben haben, weil sie irgendwie ihr Geld verdienen müssen. Wenn sie die nämlich alle nicht unterschreiben, dann passiert ihnen das, was ich eben geschildert habe, dass sie nicht weiter veröffentlichen können, kein Honorar bekommen. Und dass sie einfach dann eben rausfallen. Aber da muss man nochmal den Wert auch dieser kollektiven Interessenvertretung betonen. Und die, also ich meine, man merkt mir das an, da kann jeder dazu stehen, wie er will, aber in so einer Situation wie bei freiberuflichen Journalisten, von denen es ja sehr viele gibt, das ist ja vielleicht auch noch eine ganz andere Situation als jetzt bei Künstlern, ob das bildende Künstler sind oder Medienkünstler, aber da ist einfach sowas angesagt. Da gibt es ja auch Interessenverbände und denen sollte man sich dann entsprechend auch widmen und beziehungsweise da selber auch aktiv werden und sagen, ja, wenn wir Rechte haben wollen, dann müssen wir dafür auch kämpfen, die werden uns nicht in den Schoß fallen. Nochmal der Hinweis, ratgeber-freie.de, dort Musterverträge, sehr viel, ein reiches Informationsangebot, was Matthias genannt hat. Also ich bin bildender Künstler und ich arbeite sehr viel mit Material aus dem Netz raus. Also ich bin da sehr betroffen von dieser Frage. Ich finde, ich gebe dieser ganzen Rechtsfrage gebe ich auch ein durchaus kreativen Aspekt ab oder so, also die ganze Reflexion darüber, also habe ich das Recht oder wie weit verändere ich ein Werk, dass ich dann behaupten kann, das war mein Eingriff, den ich genommen habe, also ich merke eigentlich durch die ganze Frage oder so, also ich fühle mich der gar nicht so unterworfen oder ausgeliefert oder so, sondern ich finde das eigentlich eine durchaus produktive Fragestellung und auch die ganzen Rechtsbehauptungen und auch diese ganze Diskussion mit, wie hieß es, Kunstfreiheit.ch, das finde ich eigentlich alles. Also ich finde diesen Diskurs eigentlich spannend, um auch das vielleicht aus Recht auch in so ethisch, kunstethische Fragen reinzukommen oder so. Also ja, das ist eigentlich mehr ein Statement. Danke. Mein Name ist Sascha Lehmann, ich bin eigentlich Medienkünstler und habe da aber sehr oft eben festgestellt, dass es erstmal eigentlich, glaube ich, eine ganz große Unwissenheit gibt. Und die Unwissenheit ist die, dass man weiß, es gibt ganz viele Studenten, ob das Webseitenprogrammierung sind oder sowas, oder auch Musiker, die oftmals in einem Bereich arbeiten, auch der Musikindustrie, Filmindustrie, wo Gelder gemacht werden, wo auch dementsprechend diese Verträge auch mal vorbereitet und aufgearbeitet wurden. Und wo jetzt, glaube ich, also Künstler, die mit Medien zu tun haben, wo es vielleicht gar nicht um so viel Geld geht, wie also in solchen Projekten, sich natürlich mit dem Rattenschwanz sozusagen solcher Sachen auseinandersetzen, weil die in der Film- und Musikindustrie hergestellt wurden. Und da ging es eigentlich auch darum, das ist ja eigentlich, da muss man eben auch mal aufpassen, bin ich der Meinung, dass es dort eben oftmals, also finde ich schon, wenn ich mir die Sachen angucke, ich habe mir auch viel mit mich mit Verträgen auseinandergesetzt, ich habe so ein Buch zu Hause über Handbuch Musikwirtschaft und vieles dadurch gelesen, dass es eigentlich ich finde das eher eigentlich wirklich ein Punkt, dass das geht eher in, die möchten alles haben, möchten nichts geben. Gott sei Dank gibt es in der Musikindustrie zurzeit ja auch eine ganz tolle Bewegung und das ist eben einfach so die Online-Geschichte. Das heißt, die Labels suchen andere Wege und die großen Riesen sterben endlich aus, was auch eigentlich ganz wichtig ist. Weil das in Unverfrorenheit, wie viel Geld da verdient wird und die Künstler nichts kriegen. Und es gab auch mal eine rechtliche Geschichte, dass die Künstler eigentlich gesagt haben, die wären zufrieden, wenn sie, weiß ich nicht, im Monat 2.000, 3.000 Euro verdienen würden, würden alle Rechte dafür abgeben, aber sie werden versorgt. Und es gibt ganz viele Künstler, das wollen die Industrie überhaupt gar nicht. Die wollen einfach kassieren, kassieren, kassieren und nichts abgeben. Und das hängt ja auch an so einem Apparat einfach auch sehr viel dran. Und ich denke mal, dass das natürlich eine Schwierigkeit ist, dass da so viel Unwissenheit ist. Ich kenne das von Leuten, die haben die Problematik, dass sie ganz unten eigentlich jetzt schon im Musikbereich ihre Urheberrechte verkaufen. Die sind ja gar nicht verkaufbar. Ein Urheberrecht ist überhaupt nicht verkaufbar. Und man bleibt immer Urheber eine Sache, die man gemacht hat. Und hat auch bei gewissen Dingen immer das Recht, dieses Urheberrecht zurückzuziehen. Das heißt also, das muss irgendwo gestrichen werden. Natürlich muss er dann dementsprechend denjenigen entgüten, wenn er es vorher freigegeben hat. Aber es gibt eben, die verkaufen zum Beispiel, weiß nicht, Samples oder Beats untereinander. So wie es auch schon in Amerika also auch geht, wie, wo vielleicht ein Musikstück für 100 Dollar gekauft und der macht Millionen dadurch. Und das geht in Deutschland eigentlich gar nicht. Und sowas passiert ganz oft oder eben, wie gesagt, Studenten werden ausgebeutet und wissen gar nicht. Da kann ich nur empfehlen, zum Beispiel Studenten, die zum Beispiel Sachen schreiben, dass sie wirklich in den Code auch was reinschreiben, dass sie nachweisen können, dass sie Urheber sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Allerwichtigste. Das ist vielleicht auch nicht so eine Sache, wo man sagt, das wäre jetzt legal oder so. Aber ich sage mal einfach so, irgendein Medienfuzzi, der da eine große Firma hat, der kriegt es gar nicht mit, was er da reinschreibt. Und das ist einfach ein Punkt, warum macht er zum Beispiel auch Microsoft auch automatisch schon, wenn man mit solchen Programm schreibt, dass da immer drin steht, dass mit der, sagen wir, mit Frontpage geschrieben wurde. Das ist jetzt meine. Ja, also Kenntnisse, worum geht es überhaupt? Dann ein Diskurs darüber, also Fragen, die offen sind, wo in Sampling-Praxis in Hip-Hop einfach mal startet und dann wird es zum Konfliktfeld. Und dann muss es eine gesellschaftliche Debatte darüber geben, wie wollen alle Beteiligten das eigentlich regeln. Markus Lindemann, im Filmbereich, kollektive Interessenvertretungen, die sich hier für Rechte, für Interessen einsetzen, sind offensichtlich ein ganz wichtiges Thema. Vereinzelung individueller Autoren gegenüber multinationalen Medienkonzernen, das ist eine sichere Strategie, um Leute über den Tisch zu ziehen. Jetzt, wenn du das siehst, in den USA, ich meine, da wird gestritten um eine Steigerung der Beteiligung der Autoren von 0,3% auf 0,6% an den Einnahmen aus DVD-Verwertung. Aber es ist offensichtlich ein machtvolles Statement, was hier von mehr als 10.000 gewerkschaftlich organisierten Leuten gemacht wird. Wie sieht das in Deutschland aus? Gibt es Bedarf, dass man Leute davon überzeugt, dass sie sich zusammenschließen? Das ist schwer zu beurteilen. In Deutschland ist die Situation nicht ganz so vergleichbar. Also in unserem Segment ist es schon so, dass wir bei bestimmten Produktionen immer wieder in der Situation sein können. Sind, dass wir sagen, okay, das heißt zwar Total Buyout, aber die Bezahlung stimmt einfach nicht mehr. Und da versuchen wir halt eher individuell nachzuverhandeln und zu sagen, da ist das und das geleistet worden, das muss besser vergütet werden. Aber es ist halt relativ schwer und wir machen das mit ja, wie soll man sagen, mit Tricks und Einzelverhandlungen, dass dann doch was bald rauskommt. Und in dem Punkt würden wir uns schon wünschen, also zum Beispiel also im öffentlich-rechtlichen Sender, da gibt es einen Honorarrahmen, da heißt es, pro Sendeminute kann man halt 200 bis 367 Euro für Buch und Regie im Fernsehbeitrag verdienen. Und es gibt keinen Hebel, in eine Verhandlung über diesen Honorarrahmen einzutreten, sondern wir machen es konkret so, dass andere Positionen in die Kalkulation reinwandern und der Autor dann noch Geld für andere Positionen noch zusätzlich bekommt, weil es eben an diesem Hebel fehlt, den Honorarrahmen zu verändern oder auch nur auszudifferenzieren. Also das Problem bei uns konkret, aber ich will es nicht vertiefen, es führt zum Thema weg. Erstaunlicherweise tatsächlich keinen Diskussionsbedarf. Weiterhin sind doch alle erschafft nach wie viel Tagen Transmedial jetzt? Landesfestival. Also vielleicht. Ja, also wenn wir zu einem Ende kommen, um 10 vor 8 schon, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, es liegen hier ein paar Postkarten aus, Arbeit 2.0. Wo nochmal die verschiedenen Formate auch drauf vermerkt sind, die Daten. Und außerdem würde ich gerne nochmal den Blog ankündigen, das habe ich nämlich am Anfang vergessen. Wir haben Gastblogger auf der Website. Die Website von Arbeit 2.0 geht Anfang März online und wir haben jetzt seit dem 31. Januar Gastblogger. Der erste Gastblogger ist Christian von Borries, einer der Künstler, die in der Ausstellung sein werden. Der bloggt im Moment aus dem ich war schon aus der Hauptstadt, aus dem Land der Urheberrechtsverletzungen, aus China und wird dort seine Beobachtungen, die er so tagtäglich macht, in einer Art Tagebuch oder Wochentagebuch verfassen. Ja, möchtest du noch? Ganz kurz Volkers Punkt aufgreifen, wie sieht es mit dem Organisationsgrad aus? Das eine ist das gewerkschaftliche Thema, das andere ist überhaupt die Interessenvertretung in urheberrechtlichen Dingen. Und dazu muss ich schon sagen, ich war über das EFOS beteiligt an den Anhörungen zur Urheberrechtsreform in Deutschland. Und wir haben so ein bisschen aus uns selbst heraus die Stimme der Allgemeinheit vertreten. Was man aber gesehen hat, Verwerter sind sehr gut organisiert, Urheber sind schlecht organisiert. Das muss man einfach so sagen. Und das schlägt sich im Urheberrecht nieder. Das ist ganz einfach. Das muss man jetzt keine Verschwörungstheorie konstruieren. Es gibt sehr viel guten Willen im Justizministerium, aber man bricht natürlich irgendwann unter den Dauerbeschuss der Argumente. Es macht sich einfach bemerkbar. Und ich weiß, sowohl auf europäischer Ebene als auch in Deutschland, in allen Bereichen, häufig werden sogar Organisationen gesucht. Also mir hat jemand von der VG Bild Kunst gesagt, also können Sie nicht vielleicht eine Organisation für Illustratoren irgendwie anschieben? Wir wissen gar nicht, mit wem wir reden sollen. Die haben keine Vertretung. Und das ist ein erheblicher Nachteil. Ich weiß, das liegt vielleicht auch sympathisch vielen Kreativen nicht im Blut. Es ist gleichwohl notwendig, wenn man Positionen durchsetzen muss. Und man muss natürlich, also weil der Vergleich mit den USA gekommen ist, in den USA ist die Situation rechtlich, soweit ich das überblicken kann, für die Urheber wesentlich schwieriger. Kann man sein Copyright einfach abtreten. Vertragsfreiheit geht viel weiter. In Deutschland haben wir viel mehr gesetzliche Grenzen, was das angeht. Aber es führt letztlich auch dazu, dass ein geringerer Organisationsgrad besteht. Da gibt es sicherlich eine Wechselwirkung. Dennoch meine ich, dass das hier erforderlich ist. Aber es muss aus der Mitte der Urheber kommen, das ist klar. Also dem Plädoyer möchte ich mich anschließen. Wir haben mit privatkopie.net eine Initiative, die auch einen Hintergrund für iRights.info darstellt. uns auch am Gesetzgebungs-Urheberrechtsnovellierungsprozess beteiligt und haben festgestellt, dass es, wie Till gerade gesagt hat, sehr wohl offene Ohren gibt für Argumente, die in diesem Falle jetzt für eine Aufrechterhaltung der Privatkopie-Schranke, also etwas, wo alle Mediennutzer, alle Bürger dieses Landes von profitieren, diese Botschaften auch zu hören. Und Kulturstaatsminister Neumann hat es bereits angekündigt, in meinem Eingangsstatement hatte ich das gesagt, der dritte Korb ist noch nicht eröffnet, soweit ich weiß, aber er steht unmittelbar bevor. Und ja, die Botschaft, schließt euch zusammen, gründet Künstlergemeinschaften, äußert euch. Auf europäischer Ebene gibt es Konsultationen, also einen stärker formalisierten Prozess, wo Fragen allen Bürgern, Organisationen, aber auch individuellen Bürgern Fragen vorgelegt werden, Meinungen eingeholt werden. Hier sind wir also unmittelbar aufgefordert, uns im politischen Prozess zu äußern. Wir müssen davon nur Gebrauch machen. Gut. Und dann